ab. So, Intro vorbei, danke. Ja, hallo, willkommen beim Knackpunkt, der ultraprofessionellen Sendung am Samstagabend jetzt. Mit Christian. Jetzt, Sven ist erst live. Stevie. Hallo. Ist mir egal. Hallo, willkommen, Live-Publikum, das mich weniger interessiert als die Leute, die den Podcast hören. Herzlich willkommen beim Knackpunkt. Das sagt er jetzt noch. Heute offiziell mit dabei Christian, Ansgar, Marek, Hi. Stevie, Sven. Hallo. Und meine Wenigkeit. Wunderschönen guten Tag. Wir haben Samstag, ihr hört diesen Podcast und wenn ihr ihn hört, dann habt ihr ein besseres Leben. Ihr seid fitter, gesünder, wacher, attraktiver und attraktiver in einer besseren Gesellschaft. Und Teil einer besseren und besonderen Gesellschaft. Ja, vor allen Dingen lebt ihr in der Zukunft, weil ihr das irgendwie später zu hören kriegt erst. Und wir dann aber, schon längst tot sind. Aber trotzdem, ich möchte hiermit schon mal jetzt offiziell sagen, wir haben gerade ein Pilotprojekt am Laufen und Podcast-Leute, ihr könnt das zwar gerade nicht sehen, aber... Toll. Aber ihr seid mir immer noch am liebsten. Danke. Genau, wir haben ein Pilotprojekt. Das heißt, wir sitzen nicht mehr im gleichen Zimmer, sondern im gleichen Hubschrauber. Nee, wir machen eine lokale LAN hier gerade. Ich bin sabbert. Wir sind im Hangout dabei. Sollst du den Schwanz aus dem Mund nehmen? Sexy. Darf ich das eigentlich jetzt offiziell vorlesen, was ich da eben geschrieben habe? Nicht so mit Schwanz im Mund. Nee. Nein, ich meine. Wir haben noch nicht. Nach. Also, ich müsste das vielleicht dann irgendwann mal für ab 18 markieren, aber ist mir jetzt gerade scheißegal. Wonka-Ticket raus. Mit Robotern. Oder mit Böhmermann. Robotern. Pimmel. Was? Was? Pädo-Objektophilie. Sag ich doch. Und Asiate, Mädchen im Geschäft. Pädo-Objektophilie. Mit Bananen. Ist Pädo-Objektophilie? Ist das nicht irgendwie. Sex mit Spielzeug? Das ist Sex mit kleinen Robotern. Glaube ich. Nee, das ist Quatsch. Minderjährige Mädchen mit runtergelassenen Hosen. Werfen alte Omas mit Katzenfutter von Aldi. So, und jetzt werden wir von den Ärzten verklagt. Fuck yeah, das heißt, wir kriegen auf dem Anklageschreiben wenigstens nur. Ja, aber und wir können vor Gericht sagen, wir haben es getan für die Publicity. Außerdem wirken wir ab jetzt viel seriöser als jemals zuvor. Es ist toll, dass wir die ganze Zeit so einen Scheiß machen jetzt. Was? Wenn wir live sind. Anstelle über Themen zu reden. So, heute ist, glaube ich, ein guter Tag. Was trinkt ihr denn? Immer noch alles, was hier rumsteht. Alles? Alles. Eigentlich nur Wasser. Ich hab grad Punka. Vanilla Coke. Oh Gott. Vanilla Coke. Vanilla Coke. Okay, ich trinke einen. Ich von Coca-Cola verklagt. Ich trinke einen Talisker Single Malt Scotch Whisky. Nur mal so. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ah, das mal hochgestochen. Ja, ich muss ja hier ein bisschen das Niveau anheben. Ja, und ich probiere mal, was krieg ich denn? Herpes. Na, scheiße. Nee, ich hab 4 Biere hier stehen. Ich hab mir extra so Tyskir, Twitchek, Tyskir und ein 5.0 Original, weil ich dachte, wenn ich 3 gute Biere dazu stelle, muss ich ein Scheißbier dazu stellen. Ja, du hast einen 1 gewürfelt. Hey, 5.0 ist gar nicht so schlecht. Echt mal, 5.0 ist voll gut, sei still. Das ist Dosenstech! Das ist bestes Festival. Prost! Bestes Festival. Habt ihr's jetzt? Schmeckt das denn? Es schmeckt gut genug, dass du es auf einem Festival süffeln würdest und du kannst es in großen Mengen günstig kaufen. Ja, das große Mengen günstig kaufen ist, glaube ich, dabei weitem das Ausschlagende. Das Problem ist ja, dass das Festival heutzutage so teuer ist, dass du dir nichts anderes mehr leisten kannst. Siehst du, da kann man noch froh sein, dass man noch günstige Biere kriegen kann. Oh, yum, yum, yum, yum. Yummy, yummy, yummy, I got bugs in my tummy. Aber wir sollten vielleicht ja mal anfangen bei Themen. Ich hatte nämlich ein nettes. Zum einen, ich hatte heute gelesen, dass Amerika ein neues Tarnschiff losgelassen hat. Und sie haben schon verloren. Was so super getarnt war. Sowas würde ich auch immer sehr groß ankündigen. Weil dann so der Sinn und Zweck dieses Flugzeugs oder dieses Vehikels einfach mal voll erfüllt ist. Also es ist ein riesiger Träger, das Problem ist, das ist so gut mit Tarntechniken, dass das ein ganz, ganz kleines Profil hat, das heißt, das ist fast in ein anderes Schiff reingefahren, weil es das nicht gesehen hat auf den Geräten. Idioten. So. Aber das ist jetzt mir völlig egal, es geht um was Ähnliches, was viel besser und interessanter ist. Ein Einbrecher in, ich glaube, Spanien, ich guck nochmal nach, nee, in Brasilien hat ein Bankeinbrecher versucht, sich vor den Kameras der Bank zu tarnen. Ich weiß genau, was du womit hat er das versucht? Okay, wie hat er das versucht? Ich weiß es. Du weißt es? Ich kenne das schon. Dann halte ich es mal raus. Ich halte mich raus. Er hat versucht, sich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich warte auch noch auf tarnen. Grandiose. Womit wollte er sich tarnen? Er hat versucht, sich als Zimmerpflanze zu tarnen. Nee, das würde, glaube ich, sogar besser funktionieren als das, was er versucht hat. Okay, dann bin ich gespannt. Er hat sich mit Alufolie umwickelt, weil er meinte, das macht ihn unsichtbar für Kameras. Das ist großartig. Und ich wette, außerirdische Kameras haben ihn nicht gesehen in der ganzen Zeit. Mhm. Normalen Kameras auch nicht besonders. Ja. Dann hat es doch funktioniert. Ja, ist ein verdammtes Genie. Das Gute ist, die haben vorher eine Wand durchbrochen und dachten, das merkt die Bank nicht. Ja. Sie waren für die Kameras nicht sichtbar, aber für alles andere. Ja. Ich weiß nicht, ich habe hier ein Foto und es sieht ziemlich sichtbar aus für mich. Aber schön ist, dass er dann auch so in Voll-Taktik-Modus scheinbar rumgeschlichen ist, rumgerollt und sonst was, damit das ja noch weniger also sichtbar ist. Also wenn, dann auch richtig. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Typ hat das zumindest voll durchgezogen. Also meinen Respekt hat er. Er ist trotzdem wahrscheinlich ein Idiot, aber er hat meinen Respekt. Im gleichen Artikel war was weiteres Tolles über andere Methoden, wie Leute versucht haben, die fiesen Kameras auszutricksen. Und die beste Methode, die dort gewählt haben, war einfach richtig herrlich. Einer hat wurde geschnappt und hat gesagt, wie ist das möglich? Ich bin doch auf dem Juice. I'm on the juice. Oh. On the juice. Ja. Er hatte sich mit Zitronensaft eingerieben. Okay. Naja, dann hat es immerhin nichts mit Juden zu tun. Echt? Willst du das Fass aufmachen? Okay. Ja, ist, also. Ist, wow. Wir haben kaum. Hey, Angelo ist nicht da. Ich dachte, ich... Okay, ich lass das. Tut mir leid. Ja, okay, du musst die Nazi-Quote erfüllen. Okay, Herr Goldstein. Du bestätigst hier, dass die Hitler... Hebräischberg, bitte. Fahren Sie fort, Herr Goldstein. Hebräischberg heißt das. Hebräischberg. So. Der Sinn hinter dem Zitronensaft war, du kannst ja Zitronensaft als unsichtbare Tinte verwenden. Ja, natürlich. Mhm. Also musst du damit auch unsichtbar werden. Ja, dann ist er wahrscheinlich einfach zu warm geworden und deshalb hat das nicht funktioniert, weil unsichtbare Tinte, ihr wisst, was ich meine. Ja, der hätte dann lieber Urin nutzen sollen, das wäre besser gewesen. Ja, schön. Das, wir sollten uns auch etwas überlegen, wie wir kreativ eine Bank überfallen können, ohne dass wir dabei gesehen werden. Ich weiß, wir jagen uns mit ihr in die Luft. Hallo, das ist doch sowieso zwecklos. Ich meine, wir haben ja schon sehr viel Bankenüberfall-Erfahrung und die Mengen an Cops, die sie dir entgegenwerfen. Nee, wir machen das einfach mal anders. Und zwar überfallen wir die Bank und klauen nur kostenlose Flyer und Infomaterialien. Ach, du verkackst. Ja. Oder? Das ist ja genial. Das heißt, wir überfallen eine Bank und verstoßen nicht mal dabei gegen das Gesetz. Naja, geht, ne? Wenn du mehr als die handelsübliche Flyermenge mitnimmst, dann... Okay, ja, dann vernichtest du die einfach. Definier bloß das mal genau aus, wie diese handelsübliche... Drei. Von jedem? Genau drei. Ja. Nein. Insgesamt drei. Ach so. Insgesamt drei. Drei Banken das, raube ich aus. Dann müssen wir viele Banken ausrauben. Das ist Kraftzahl, nachdem er arbeitslos geworden ist. Ja. So, aber ich dachte vielleicht, wir können ja auch unsichtbar werden in die Bank rein, indem wir uns einfach als Obdachlose oder sonst was, also um halt Bettler verkleiden. Da wirst du auch absolut ignoriert in der Stadt. Ja, oder aber auch als Rollstuhlfahrer, die aus ihren Rollstühlen fallen. Wir sind gerade live, warum besprechen wir die Arbeit jetzt? Ach so, Entschuldigung. Das ist doch im Internet, Leute. Ach ja. Aber wo wir bei Verbrechen sind, wenn ihr Vorschläge habt, wo wir bei Verbrechen sind, da habe ich ja auch eins gefunden. Und zwar habe ich auf filmstarts.de gelesen, dass James Cameron angibt, bis 2023 4 Fortsetzungen von Avatar fertig zu haben. Das sollte. Das erste soll 2018 sein. Weihnachten rum. Warte, welcher Avatar? Der Avatar-Film, James Cameron, mit dem der blaue Pocahontas-Film. Das war eine sehr schöne Umschreibung. Boah, ich hasse den Kerl so Pocahontas sehr. Ist. Jedes Mal, wenn ich Hoffnung habe, dass er endlich verdammt nochmal dazu kommt, seinen scheiß Battle Angel Alita-Film zu machen. Vergiss es. Aber Avatar kriegt 4 Fortsetzungen. Fuck, warum mögen diese scheiß Filmmacher bloß Geld? Das Ding ist, er gibt auch noch an, dass das keine aufeinanderfolgenden Zusammenhänge sind, sondern jedes für sich. Oh nee, doch, insgesamt bilden sie eine zusammenhängende große Saga, aber jedes für sich ist ein abgeschlossenes Abenteuer. Super, also ein Planet mit blauen Aliens, mit pinken Aliens, mit schwarzen Aliens, mit roten Aliens, mit gelben Aliens und zusammen kombinieren sie sich. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich muss persönlich sagen, für mich ist das nichts. Wir müssen aber versuchen, die Dinge auseinanderzuhalten. Benutzt das Hashtag Blavatar, wenn ihr darüber redet. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt gerne einfach mal vielleicht eine gute Fortsetzung gesehen, aber halt eine und dann mal weitergucken. Aber so Ankündigungen wie, hey, wir machen 10.000 Sequels und Prequels und sonst was bis zum Jahr 1993 rückwirkend, ist immer etwas. Also das nimmt mir schon die Illusion, dass es gut werden könnte. Aber das heißt ja, alle 2 Jahre wird der Takt sein, oder? Nee, was hat er geschrieben? 2018 kommt der Avatar 2. Dann, zwei Jahre später, 2020 Nummer 3. 4 und 5 sollen dann aber 22 und 23 rauskommen. Okay, ich denke bloß, sind die so doof und packen das in die Jahre von Star Wars rein? Vermutlich. Das ist möglich. Die wollen den in den Markt reinbeißen. Weil Star Wars ist ja auch jedes zweite Jahr. Würdest du wirklich in das Konkurrierende von denen rein wollen? Ich finde übrigens cool, dass der Duke Nukem-Film seit 14 Jahren in Arbeit ist. Der kann nur gut werden. Ja, das haben wir ja gesehen, nachdem Duke Nukem ja so lange gebraucht hat, bis Forever erschienen war. Hat sich ja auch bewährt. Unbedingt. Nein. Aber mit Adaptionen, die ja jetzt auch kommen, hattest du die The Boys gelesen, Stevie? Nein, hab ich nicht. Das ist halt bloß, weil ein weiterer Comic, der, sagen wir, aus dem R-Bereich stammt und mit einer kleineren Comicfirma herstellt. Von welchem Verlag ist der? Und den wollen die als eine Serie machen. Von welchem Verlag ist der? Weiß ich gerade nicht. Okay. Es war auf jeden Fall, da sind sehr viele krasse Sachen bei, hatte ich auch ein paar rumgeschickt. Es fängt einfach bloß an damit, dass einem Kerl durch seine Freundin ein Speedster-Held rennt. Okay. Und dann einfach so, oh, sorry, Dude, ja, das tut mir leid. Egal, ich gehe weiter zu meinem Fotoshoot. Bezüglich Serien habe ich jetzt gelesen, dass Marvel gerne als nächste Serie Cloak and Dagger verserien möchte. Das heißt ja dann nicht verfilmen, oder doch? Egal. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Grundsätzlich, die Idee finde ich gut, weil es sehr interessante Comicfiguren sind, aber das könnte halt auch so eine Drogen-Love-Story werden. Ja, ich bin natürlich. Ich habe ja auch gedacht, weil ja, Superhelden, die als Hintergrundgeschichte haben, sie haben Kräfte von Drogen bekommen, also Kinder nimmt Drogen, vielleicht kriegt er dann auch Kräfte, ist natürlich nicht das Beste, aber... Tut es nicht. Das Problem ist, Marvel hat so viel schon geschafft, was ich für unmöglich gehalten habe, weil ich habe gedacht, ein Ant-Man-Film, der Leuten gefällt, wo der Regisseur auch noch abgesprungen ist und die schnell in weiteren reinwerfen muss. Stimmt schon. Nein. Eine Serie um Jessica, wer? Daredevil, der Film, der von Ben Affleck keiner mag? Ja, hallo, das war aber auch, ne, das war noch vor Disney-Zeiten, da gab es viele schlechte Comic-Verfilmungen und ich meine, die Serie Daredevil ist mal mega. Ja, das ist es, es ist so unglaublich gut, es ist, vorher hatte ich die DC-Serien eigentlich gut gehalten, aber jetzt im Vergleich ist dies, DC-Serien sind gute Comic-Serien, Marvel-Serien sind gute Serien. Ja. Also ich muss sagen, bei den DC-Serien, bei Flash würde ich hier zustimmen, bei Arrow nicht. Ich hatte die erste Staffel gesehen und die war okay eigentlich. Nein. Danach habe ich Arrow aufgehört, also wer weiß, was dann kam. Es wurde schlimmer. Gibt es zufällig auf YouTube einen Zusammenschnitt, bloß die Szenen auf der Insel? Weil das ist, glaube ich, die Serie, die ich mir angucken Keine wollen würde. Keine Ahnung. Aber auch das wird schlimmer. Echt? Dabei war Raid so toll. Roman Slade. Ups. Slade Wilson. Sie, Marvel. Slade Wilson. Slade Wilson. Der wahrscheinlich nie einen so coolen eigenständigen Film kriegt wie Wade Wilson. Ja, ja, wir werden ja auch irgendwann über ihn reden. Vielleicht ist er ja heute dran. Wo wir gerade bei Bullshit sind. Ich habe noch was anderes gelesen. Jetzt hier. Schöne Überleitung. In der Wirtschaftswoche vom 15.04., also von heute, aber für die, die jetzt den Podcast später hören, ist das ja immer eine Woche letzte später. Woche. Egal, jedenfalls, wir hatten ja letztes Mal irgendwas über diese utopische Vorstellung, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, uns 1.300 pro Kopf verschenken möchte. Ja. Jetzt planen sie gerade bis 2018 den 500-Euro-Schein abzuschaffen. Das planen die ja, das ist ja schon länger gewesen, haben die aber nicht hingekriegt. Bist du sicher? Ja. Weil, also wie gesagt, dieser Artikel ist von heute, von letzter Woche. Also die Idee um das Ganze, wir schaffen einen 500-Euro-Schein ab, beruht ja darauf, dass wir dann den ganzen illegalen Machenschaften ein bisschen die Möglichkeit nehmen, viel Geld möglichst kompakt herumzureichen, weil 500-Euro-Scheine sind ja Fettkohle auf die Menge, also auf den Platz, den der Schein einnimmt. Und da das normalerweise kein stinknormaler Bürger diesen Schein meistens überhaupt mal je in seinem Leben in der Hand hält, wollen sie den lieber abschaffen, damit dann halt die ganzen fiesen Leute dann diesen Schein nicht mehr benutzen können. Macht Sinn. Ja, hat also sich aber trotzdem nicht irgendwie nicht durchgesetzt. Wäre es nicht wichtiger, vielleicht erstmal den Cent abzuschaffen oder so? Meinst du? Ja, keine Ahnung. Habe ich irgendwie keine Meinung an zu, ob schon, der Cent abgeschafft werden muss. An sich schon, diese 99 und 98 Cent Beträge, die sind ja sowieso nur marketechnisch irgendwie aufgezogen, damit der Kunde sich ja irgendwie besser fühlt. Ja, ja. Wenn er statt glatt 4 Euro dann 3,99 zahlt, dann soll diese 3 vor dem Komma schon mal suggerieren, dass er auf jeden Fall schon mal weniger zahlt, als er müsste. Genau, alles fiese Psychologie. Und trotzdem Lohn umrechnen. Aber selbst wenn du die Centmünzen aus dem Verkehr ziehst, heißt das nicht, dass du die Centbeträge aus dem Verkehr ziehst. Dann fängt das nämlich an wie bei der Post, dass du kein Geld, Bargeld oder kein Wechselgeld kriegst, sondern immer nur noch Briefmarken im Wert von 1 oder 2 Cent, um diese Lücken zu füllen. In den Niederlanden ist es ja so, dass die einfach auf 1 Cent, also wenn du 1 Cent zurückkriegen würdest, du es gar nicht mehr rausgeben. Die runden einfach auf. Nieder was? Ja, da das komische Land da. Kifferland. Ach, ja. Holland. Das Land der Hollen. Genau. Nein, Holland heißt das nur an der Küste. Das alte Europa. Ist nur deshalb noch nicht versunken, weil nie alle gleichzeitig zu Hause sind. Laut Wischmeier. Er meint das Google Wischmeier. Wischmeier Land. Google Wischmeier tut es. Oh, und jetzt wegen den Beleidigungen, die wir gemacht haben, machen sie die Deiche auf und überfluten. Nee, die dann befluten die sich ja selber. Und wir sind dann am Meer. Uns mit Ravioli. Ja, und naja, ich wohne nur aus Friesland, hier kommt eh alles viel zu spät an. Von daher. Aber wir hätten dann in Neo-Gladbach endlich Strand. Also, wir wären direkt am Meer. Neo-Gladbach. Eine Zeit lang zumindest. Deine Liebe ist mir so wichtig. Es klingt so traurig, aber das ist unser offizielles Stadtlied. Es wurde auch nur bisher einmal vorgetragen, und zwar jetzt gerade. Achso, ja, es geht noch weiter, so von wegen, deine Liebe ist mir so wichtig, denn wir wissen, es ist richtig. So, ja, ich... Und danach müssen alle Kinder unter 5 Jahren in Tränen ausbrechen und jubeln, ansonsten werden sie öffentlich exekutiert. Und der Oberbürgermeister hält irgendwas in die Luft und macht dabei Wir haben mittlerweile eine eigene Facebook-Gruppe. Du bist nicht du bist Neo Gladbacher, wenn. Ah, okay, sehr gut. Der könnt ihr dann auch joinen. So, ich lese hier gerade einen Text, also einen Kurztext eigentlich. Nur so, ihr kennt ja diese Bilder, wo da einfach nur kurz was drinsteht. Und zwar, pass auf. We all know an idiot whose name starts with M. Markus. Donald Trump. Merkel. Nice. Bill Gates. Nee, Moment, das war kein Idiot. Obama. Moby. Nein, warte. Johannes B. Kerner. Ja, oh ja. Was ist es denn jetzt? Oh, oh, oh, oh. Markus Lanz. Sehr gut, sehr gut. Sick Bird. Bin dabei. da bin ich dabei. Minderheit. Wir haben ihn gefunden. What? What? Warte, was? Stopp. Was hast du gesagt? Minderheiten? Was? Oh, ich? Möchtest du es vielleicht im Internet wiederholen? Minderheiten? Minimaus. Ach so. Mighty Maus kann ich wohl. Die Maske. Okay, da ich ultra wichtige Themen vorbereitet habe, werde ich mal direkt mal Thema 1 vortragen. Panda heißt auf Isländisch Bambusbjörn. Sehr gut. Sehr gut. Das habe ich heute auch gelesen und ich fand es großartig. Es war so ein Ding, da stand dann irgendwie, Panda heißt auf Isländisch war es, ne? Ja, Isländisch, Bambusbjörn. Macht dich das genauso glücklich wie mich? Und ich dachte so, auf jeden Fall. Das ist, ich hatte mal... Sollte man in andere Wortschätze portieren. Ja, ich hatte mal diesen Moment, ich habe, glaube ich, 5 Minuten nicht aufhören können zu lachen. Und zwar hat mir jemand gesagt, wie das Eichhörnchen im Saarland auch genannt wird. Und zwar... Oh Gott. Krabbel de Baum ruft dir. Ich finde einfach diese... Ja. Es ist großartig. Es sagt genau das... Was es ist. Krabbel auf den Baum, du Arschloch! Krabbel den Baum ruft hier. Krabbel den Baum ruft hier. Ja. Ja, aber das ist so, als ob du sagst, Auto ist Fahr auf Straße Ding. Ja, wäre doch super. Und was ist dann Motorrad und Fahrrad und sonst was? Fahr auf Straße Ding, das kleiner ist. Ja. Und Fahr auf Straße Ding mit 2 Rädern. Richtig. Fahr auf Straße Ding mit 2 Rädern, das kleiner ist und keinen Motor hat, ist dann Fahrrad. Boah, das ist, glaube ich, so langsam 1984-Sprache, Double Speed. Ich meine, und so ein Scheiß. Warum hat der Typ, der das Walkie-Talkie erfunden hat, nicht noch mehr Sachen erfunden? Oh yeah! Das wären auch ganz bestimmt sehr interessante Namen gewesen. Mit Sicherheit. Das Bumsi Safety zum Beispiel, statt Kondom. Finde ich. Mit Bluetooth. Ja. Ja. Kondome mit Bluetooth. Oder Faritalkie, es ist bloß Freisprecheinrichtung. Faritalkie. Ja. Okay, aber jetzt mal, okay, das ist so, ich kann direkt mal Thema Nummer 2 raushauen. Gerüchte. Was willst du sagen, das war kein anderen Themen hier mittendrin? Nee, ich sag nur, ich hau nur meine ultra gut recherchierten Themen gerade mal raus, damit ich natürlich was vorzuweisen habe. Sein Thema Nummer 2. Ja, nicht insgesamt. Ja, richtig. Nicht insgesamt Thema. Was uns ja eventuell alle ein bisschen angeht, weil wir sind ja, soweit ich jetzt mitbekommen habe, auf jeden Fall mit Nintendo aufgewachsen. Ja. Ja. Ja. Und wir haben ja alle mitbekommen, wie einfach mal die Wii ziemlich ziemlich getoppt hat und die Wii U ziemlich gefloppt hat. So, ich musste gerade mal irgendwas suchen, was sich gerade reimt. Korrekt. Ihr habt doch jetzt auch soweit irgendwie von der neuen Nintendo-Konsole alles Mögliche mitbekommen. Ja. Alles Gerüchte und falsches Aussagen, ja. Ja, richtig. Und mittlerweile verhärtet sich wirklich dann der Hintergrund über die Systemkonfiguration der neuen Nintendo-Konsole. Und das sieht echt nicht schlecht aus. Es wird prognostiziert, dass sie jetzt praktisch so wo sie eigentlich bei der Wii U, sag ich mal, auf dem Papier hin wollten, dass sie es jetzt mal wirklich umsetzen können, nachdem sie schon so harte Einbußen erlebt haben, dass es eigentlich schon mittlerweile egal wurde. Die Wii U war ja auch nur Beta-Phase für die neue Konsole. Warte, das heißt, eine Wii U 5 wird rauskommen, sozusagen? Nee, also die Nintendo NX... Gerade wenn eine Xbox... Nee, also die Nintendo NX, wie sie ja jetzt gerade noch unterm Arbeitstitel heißt, soll potenziell bis zu 20% mehr Leistung haben als die derzeitige PS4. Ja. Laut Expertenaussagen. Oh, Entschuldigung. Von dem, was sich da verhärtet, also mittlerweile verhärtet. Ja. Allerdings alles auf einem X86-System, also 32-Bit. Ja. Wenn das stimmen sollte, dann verhärtet sich da bei Nintendo ein bisschen mehr als nur der Verdacht. Und vor allem könnte es ja endlich mal wieder einen vernünftigen Anreiz geben, weil ich meine, Nintendo jetzt mal wirklich in der neuen Konsolengeneration mal angekommen. Wie seht ihr da die Konkurrenzfähigkeit? Auch wenn das jetzt ein bisschen spät, also wenn der Einstieg dann auch ein bisschen später wäre. Also ich hab mit der Wii schon aufgehört, Nintendo-Konsolen wirklich zu spielen. Ich bin halt dann eher doch der PlayStation Zocker. Okay, dann stell dir mal vor, halt Nintendo bringt halt nächstes Jahr eine Konsole raus, die der PS4 wirklich ebenbürtig ist. Kriegen sie dann auch Spiele? Das ist das Problem, genau. Die Spiele für die Nintendo-Konsolen sind irgendwie nicht ganz so mein Geschmack. Außer so einzelnen Sachen wie Smash Brothers zum Beispiel, okay, oder auch Mario Kart, das sind so die Klassiker, ne, die man halt auch gerne mal im Multiplayer zockt, aber sonst finde ich die Nintendo-Konsolen seit längerem schon nicht mehr so interessant. Ich glaube eigentlich seit dem N64, GameCube vielleicht. Der GameCube war noch ganz cool, aber danach. Das liegt vielleicht daran, dass die Nintendo-Konsolen immer Konsolen für die Familie sind. Ja. Und wenn du keine Kinder hast, dann hast du hatte Nintendo mit dem nicht. Das hat hier auch prima funktioniert. Ja, das war super. Das du fällst einfach aus der Zielgruppe raus. Ja. Ja, aber die Wii U wollte doch dann ein bisschen Gamer-Konsole sein. Ich hatte wollte. Das Witzigste jetzt heute mitbekommen. Hatte ich ja geredet mit, ich weiß nicht, bei Ansgar war glaube ich dabei, wo ich dann gesehen habe, den neuen Trailer von einem Ghostbusters-Spiel, was kommen soll. Den habe ich nicht gesehen. Weil was richtig billig aussieht. Ja, das habe ich mir für mich fast gedacht. Also richtig so schlecht. Wie der Trailer zum Ghostbusters-Spiel. Waren Spieleverfilmungen denn schon mal jemals gut? Ja. Aber, also es sah richtig schlecht aus von der Grafik und allem, als ob es echt kaum Leistung braucht und ich hätte gedacht, soll das ein Browser-Game sein oder so. Aber nein, es ist ein Spiel für PC, Facebook-Game. PS4, Xbox One. Hm. Also sah aber selbst die scheiß Grafikspiele, die es auf jeden Fall leisten könnte, kriegt die Wii U nicht ab. Zum Vergleich eher so Richtung PS2 oder noch PS1? Wahrscheinlich eher einfach nur wenig Detail. Sehr comichaft und dadurch minimalistisch an Details und so. Es sah wirklich nicht aus, als ob es die letzte Konsolengeneration wirklich fordern würde. Naja. Das mit der neuen Konsole, das gilt erstmal abzuwarten, weil aus dem Schlammloch, in das Nintendo gefallen ist, müssen die sich erstmal wieder rausarbeiten. Das kriegen die aber auch hin. Also wenn Nintendo fällt, fallen die tief, aber die können sich jedes Mal wieder sehr hoch rauskraxeln. Naja, Sony musste auch ziemlich viele Altlasten abwerfen bei den letzten Jahren, so viel Scheiß, wie sie gebaut haben, aber immerhin hält die PS4 sie ja jetzt auf dem Dampf. Das ist richtig, die Verkaufszahlen sprechen ja für sich, wobei, das ist ja eher Microsoft geschuldet, weniger jetzt der Abteilung. Ja, die hatte ja auch Sony. Wii U ist keine Konkurrenz gewesen und die Xbox One schließlich auch nicht mehr. Ja, die haben sich ja schön selbst eliminiert, marketingtechnisch, deswegen, war das echt so easy game für die gerade. Ihr seid ja tiefer drin. Wie viel soll das jetzt die 4.5 eigentlich leisten? Es gibt keine Also geplant ist auf jeden Fall, dass sie Virtual Reality unterstützen kann, was schon mal ziemliche Potenz darstellen soll, wenn sie nicht irgendwie so Spiele auf Handy-Niveau. Nee, das ist das jetzt unfair formuliert? Na, hau komm, einfach du raus. Kannst, du kannst ja nicht auch billige Virtual Reality-Spiele haben. Nee, natürlich, aber ist das jetzt unfair formuliert oder ist das jetzt, weil jetzt ganz ehrlich, einige Handyspiele haben echt jetzt keine schlechte Auflösung und Performance, aber es ist halt einfach dieses, das ist nicht die Norm. Ich erwarte nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre irgendeinen Titel, der mich irgendwie dazu bringen würde, da jetzt irgendwie zuzuschlagen. Ja, aber es ist die Sache, weil wenn du nach Leistung dann guckst, ja. Das heißt, Wii U macht jetzt gerade eine, die 20% besser ist als die PS4. Ja, tut mir leid, PS4.5 kommt dann irgendwie einen Monat später raus mit 50% mehr als die PS4. Und 4K für alle, die streamen wollen und sonst einen Scheiß. Ja, tut mir leid. Würde ich Sony durchaus zutrauen. Those Asian Best. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt wirklich eine Punkt-5-Generation, ist das wirklich notwendig? Ja, nein. Weil die Konsolen alle super schwach sind. Im Vergleich dazu, was du für VR brauchst, damit das gut aussieht. Das ist richtig. Ja, aber ich meine, das Thema... Also, als die PS4 rauskam, war mein PC genauso stark und ein kleines bisschen mehr und war zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, ein Jahr und etwas mehr alt gewesen. Das ist Thema... PS 4,5 hatten wir auch schon und ich bin da halt immer noch auf dem Stand, so ich muss sie nicht haben, ich warte gerne auch auf die PS5 dann tatsächlich. Ja. Ich bleib mittlerweile gern beim Standpunkt, ist so, wenn die neue kommt, ich freue mich, weil dann wird dann wenigstens vielleicht mal die nicht 4.5 Version vielleicht ein bisschen günstiger, kriegt vielleicht mehr Angebote und vielleicht dann so würde sie meine Xbox 360 irgendwann mal ersetzen. Weil es gibt schon einige Titel auf der PS4, die ich vielleicht schon mal gerne spielen würde, die halt auch nur auf der Konsole zu erhalten sind. Bloodborne. Unter anderem. Ja, aber was ist, wenn die normale 4 dann nicht mehr lange ins PlayStation Network kann? Bitte? Das kam gerade nur fragmenttechnisch bei mir an. Ja, auch. Was ist, wenn die normale 4 dann nicht mehr ins PlayStation Network kann? Oh, das glaube ich nicht. Das wäre ja, das glaube ich auch nicht. Damit würden sie sich sehr ins Bein schießen. Weißt du, wie viele Leute jetzt eine PS4 besitzen? Sehr, sehr, sehr viele. Ja. Und ich glaube nicht, dass die nicht sofort alle jetzt in den Laden rennen, um die 4-5er zu kaufen. PS4-Verkaufszahlen. Das heißt, sie können unmöglich die ganze alte Konsolengeneration ausschließen. Haben sie ja auch nicht vor. Das wurde ja auch schon in Interviews gesagt. Ja, die meisten vielleicht werden sie vermuten, irgendwie zu bullshitten. Um das doch irgendwie durchzuboxen, dass das nicht mehr funktioniert. Glaube ich einfach nicht, weil sie waren ja schon vorher nicht auf dem grünen Zweig gewesen und die PS4 hat sie jetzt aus dem Dreck geholt. Das sollten die sich nicht wieder verspielen. Okay, das Ergebnis ist übrigens, jetzt warte, lass mal gucken, von wann ist der Artikel? Vom Anfang Februar diesen Jahres. Es steht 36-19, also so rund 36 Millionen gegenüber 19 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Ja, das sind ganz schön viele Leute. Ja. Deswegen, ich erwarte nicht, dass die jetzt anfangen, die PS4 als zweite Klasse PS4 zu behandeln. Das wurde auch im Interview so gesagt, dass die halt die Spiele, wenn die unbedingt auf dem neuen Stand entwickelt werden, dann müssen die einen Modus haben, wo die halt kleinere Abstriche bei der Grafik machen, um immer noch vernünftig spielbar auf der Vierer-Konsole zu bleiben. Ja, ich meine, die haben ja auch wohl keine Exklusivtitel rauskommen. Die haben ja auch bei den Übergängen, zum Beispiel von der 3 zur 4, haben die auch einfach die Spiele nochmal für beide Konsolen rausgebracht. Ja, ja. Also das ist ja auch Marketingtechnik gar nicht so dumm, weil viele Leute halt erstmal die alte Konsole noch behalten und sich nicht sofort die neue holen. Ne? Und ja, bei der 3 war das ja auch noch ein Aufwand, weil das waren ja zwei verschiedene Hardware-Generationen. Ja, richtig. Bei der 4 zu 4.5 ist der Unterschied eigentlich nur marginal, Hardware, ja, aber Technik dieselbe. Das sollte also ja überhaupt nicht schwierig sein, da irgendwie grafische Einstellungen drin zu machen, dass das Spiel auf der 4 ein bisschen abgespeckter, aber dafür immer noch vernünftig läuft und auf der 4.5 kannst du das Game dann halt mit dem ganzen Extras genießen und halt ja das VR. Tja, also welche Voraussagen sagt ihr? Wie wird das sein? Mein Gedanke ist, ich sage voraus, wenn die rauskommt, Patches für die normale Vierer-Konsole werden langsamer kommen und mehr Probleme mit Spielen, weil wenn die für beide laufen, dann werden die natürlich die Spiele optimieren, dass sie auf der guten gut läuft, weil dann müssen sie nicht so viel optimieren und auf der schlechten, ja, dann schrauben wir halt die Grafik komplett runter, damit das dann dort okay läuft und dann gut genug ist für den Fall erfüllen, dass es sie auf beiden laufen kann. Also auf jetzigem Niveau, oder was meinst du damit? Noch schlechter. Ach, noch weil die einfach dann, weil die dann anderen Kram haben und nicht ordentlich optimiert haben, weil sie es nicht mussten bei der besseren Konsole. Ich glaube, das würde den Publishern nicht zugutekommen, wenn die solche Spiele rausbringen. Also, das ist mein Gedanke. Was sagst du denn, Ansgar? Was denkst du, wirst denn kommen mit den Konsolen? Bitte, jetzt überfall mich doch nicht mit sowas. Das kannst du doch ein Profi nicht fragen. Was, nochmal bitte. Frag ihn doch sowas nicht in der Öffentlichkeit. Nee, ich hab das nicht mal richtig akustisch jetzt mitgekriegt, was du wolltest. Was passiert mit den Konsolen? Dass du vielleicht ein paar Voraussagen fällst, was denn passieren wird, wie du denkst, was sich ändern wird, sobald die 4.5 rauskommt. Oh Gott, das kann ich echt nicht sagen. Also die letzte Konsole, die ich hatte, Schande über mein Haupt, war PS2. Guter Junge. Ja, dann würfel einen. Danach bin ich auf PC umgestiegen und wenn ich mir jetzt so angucke, was Microsoft dann teilweise für Bullshit zieht, von wegen so, ja, wir stellen einen Support für Windows 7 ein, weil 10 ist ja jetzt draußen. Dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass Sony dann sagt, so, ja, wir bieten nichts mehr für die PS4, weil wir haben ja jetzt 4.5. So, ich kann es mir vorstellen, aber ich hoffe natürlich, dass Marek recht behält und die sich das nicht so einen Fehltritt erlauben. Wäre wünschenswert. Ja. Es wäre zumindest wünschenswert. Mhm. Aber rechnen muss man immer damit, sowas. Also zwei pessimistische Einsichten. Mal abgesehen davon, noch eine Kleinigkeit mehr ist ja die Tatsache, dass die ja die alte PS4 trotzdem als neues PS4 mit VR-Krimskrams-Bundle verkaufen werden. Das heißt ja, dass die Konsole garantiert nicht schlecht, also nicht so schlecht dastehen soll. Oder sie verkaufen Rumble Packs. Ich werde sie wahrscheinlich sowieso nicht holen, also von daher. Tja. Abwarten und Tee trinken oder Tee warten, abtrinken, wie auch immer. Also ihr drei restlich seid positiv und denkt, das wird auf jeden Fall nicht so schlecht aussehen, wie ihr Nostradamus das sehen. Positiv würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin einfach gespannt. Also ich bin damit so Voraussagen immer etwas zurückhaltend, weil es gibt gerade da immer die Möglichkeit, dass man positiv wie negativ überrascht wird. Und deshalb warte ich einfach ab. Aber das Ding ist ja noch nicht draußen, vielleicht dann ja mal der genauere, tiefere Blick darauf, was das Ding auch wirklich kann, wenn es wirklich dann raus ist, ja. Oder zumindestens System-Eckdaten bekannt sind. Tja. Oder wer wird gewinnen? 4.5 oder Wii U Plus? 4.5. Wahrscheinlich 4.5. Man darf nicht vergessen, die soll ja irgendwie 800 kosten oder wie viel war das? Für die 4.5? Über den Preis? Ist da schon was rausgekommen? Da gibt es keinen Preis zu. Okay, ich hatte irgendwas gehört, kann ein Bullshit gewesen sein. Also, aber die wird wahrscheinlich teurer, deshalb. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich bei der 400 bis 500 Euro Marke verkauft wird, weil die PS4 ja jetzt schon günstiger ist. Ja, aber wenn das also jetzt die Konsole alleine, ohne das also die VR-Bundle Konsole dabei. Alleine. Ich meine, jetzt mittlerweile kannst du die PS4 auch mit reichlich Zubehör bei einem guten Preis kriegen. Okay, aber ja, 4.5 wird gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass sie das machen werden, so dass sie sagen, ja, wir haben die 4.5 ist ja nur ein bisschen besser, darum bleiben wir auf dem 4er Preisniveau. Mal abgesehen davon, Nintendo hat ja schon immer so eine klein wenig andere Masche abgezogen als Microsoft und Sony. Mhm. Wo die sich halt immer gegeneinander immer ausgetrumpft haben, hat dann Nintendo ihr eigenes Ding gezogen und hat ordentlich Kohle damit gescheffelt. Und ein Jahr später kamen dann Microsoft und Sony und haben deren Gimmicks nachgemacht. Stichpunkt PlayStation Move und Facebook Games und Dings. was hatte nochmal Kinect. Kinect, genau, und Kinect. Was dann ja auch viel zu spät kam und keinen mehr interessiert hatte. Ja. Und der Power Glove. Jetzt ist diese Situation aber ein bisschen andersrum. Jetzt hat PS4 ja den ganzen VR-Kram. Ich weiß nicht, ob die Xbox noch nachziehen wird. Und von Nintendo weiß man nicht, ob die irgendwas mit VR machen werden. Wenn es wirklich groß wird, müssen sie. Naja, oder sie schaffen es, ein neues Gimmick einzuführen, was jedem gefällt. So wie Wii U, also Wii damals neues Gimmick so war eine, und allen so wie eine vernünftig hat. Funktionierende Konsole ohne Schnickschnack, dass alle Leute wieder Super Mario spielen können. Das würde den meisten Nintendo-Fans ja wahrscheinlich schon gefallen. Mal abgesehen davon wäre das sowieso mal wieder gang und gäbe, dass die ihre eigene Konsole mal mit Starttiteln versorgen. Übrigens, zu Christians Punkt eben nochmal wegen Preis, also da auch wieder nur jetzt, das allerdings jetzt wirklich nur Gerüchteküche, es wird aber vermutet, dass sie jetzt den Preis der PS4 weiter drücken, weil das einzige Upgrade bei der 4.5-Version eigentlich bisher nur wohl auch, sag ich mal, jetzt nicht bestätigt, aber zumindest dahingehend mal kommentiert, dass es nur eine geupgradete GPU besitzen soll. Und dass die dann irgendwie versuchen, den Preis so bei 400 bis 450 Dollar zu halten und die PS4 dann irgendwie so auf 350 bis 300 irgendwo zu drücken. Ja, passt ja zu meiner Prognose. Reicht das, um 4K 90 Frames hinzukriegen? Ich weiß nicht, was für ein Grafikchip die da jetzt einbauen wollen, aber 50 Dollar mehr nur in den Grafikchip investiert, könnte schon was bringen. Man darf nicht vergessen, dass auf den PlayStation-Dingern nicht eine fette Software-Suite à la Microsoft läuft, sondern ein optimiertes Betriebssystem für die Konsole. Richtig. Also ja, es ist natürlich dann besser für die Hardware als ein normaler PC, aber das hat auch Grenzen. Klar, es Grenzen, aber du kannst viel leichter darauf hin optimieren. Und ich bleib dabei, 50 Euro bei dem Ding dann nur in die GPU investiert, das bringt schon einiges. Weil die CPU schien mir ja, was war das, ein 1,6 Octa-Core oder so? Das hält schon einiges aus. Ja. Und die müssen garantiert allein für die Texturen schon mal eine größere Festplatte einbauen. Ja, ich hoffe für die, dass die Terabyte-Festplatte echt Standard ist. Ja, also ist da noch Geld rein. Aber, wo wir gerade ja eh beim Thema sind, fällt mir ein, wir hatten heute noch gar keine offizielle Blitzrunde. Stimmt. Also frage ich euch Kekse. Jetzt einfach, Scotch oder Bourbon? Scotch. Scotch. Scotch. Bourbon. Ja, Scotch. Ich wusste, dass ihr gute Jungs seid. Goddammit. Vorletztens nochmal übelst ekelhaften Alkohol getrunken. Den Namen möchte ich jetzt mal aus rechtlichen Gründen hier. Ach, ja, hör auf, ey. Sangria? Selbstgebrannt. Grappa. Uso. Nein. Moonshine. Was selbstgebrannte? Eistee. Zwei Jahre alte Cola. Flüssige Schokolade, wieder fest geworden. Lecker. Irgendwas mit Toffee und schlecht geworden, oder? Milch mit Pelz. Und Uso da drin. Boah, das klingt, als ob Finnen das trinken würden. Ja, jetzt sag eben nicht, was es war. Ich hoffe, du kriegst Krebs. Nein, ich darf das nicht. Wow. Das ist ja so. Sag mal eigentlich nicht. Dann umschreib es. Wenn du es nicht sagen darfst. Es war eine Mischung aus dem Getränk, was wir eben besprochen haben, und einem anderen Getränk, beziehungsweise dem Getränk, was eben nicht genommen wurde, und einem anderen Getränk. Und das war einfach so ein nicht gerade kostspieliges Ding. Und das hat einfach mal so nach Rohrreiniger geschmeckt, dass ich echt so dachte, okay, das trinkst du nie wieder. Selbst wenn du was höherpreisiges angeboten bekommst, so nope, fuck, nope. Geh weg damit, okay. Kannst du ins Klo kippen. Den armen Alkohol. Okay. Also, liebe Zuhörer, hört nicht auf das, was Sven sagt. Für Geld macht gar nichts. Alkoholismus ist geil! Sven will nicht, dass ich Krebs kriege. Weil wenn ich den Krebs kriege, ist nein, Kinder, überschätzt euer Limit nicht. Don't drink and drive. Ja. Ja, trink bloß 45 Tequila schon. Ja. Genau. Richtig. Nicht 46. Der 46. ist niemals der Beste. Der bringt euch um. Das ist danach, der euch tötet. Und danach nur noch mit Helm fahren. Ah, nee, warte. Danach gar nicht fahren. Gar nicht fahren. Danach zu jung, um den Helm jemand anderen in die Hand drücken und ihn wegfahren sehen. Ja, und zwar aber nicht mal auch besorgt. Man selber legt sich hin. Nicht denjenigen, mit dem man getrunken hat. Ja. Sondern den daneben. Ja. Auch wenn das ein Fremder ist. Das ist immer safe, dem euren Autoschlüssel zu geben. Ja. Wobei ganz ehrlich, das wäre immer noch safer, als selber zu fahren. Also als Grundsatz oder Grundregel daraus kann man sagen, gebt immer demjenigen, der neben dem steht, mit dem ihr getrunken habt, euren Autoschlüssel. Egal wer das ist. Ob ihr ihn kennt oder nicht. Genau. Leute, wir sitzen hier und trinken. Ich glaube, wir sind echt die Falschen, um Tipps übers Trinken zu geben. Nein, aber wir fahren nein, ja auch nicht. Nein, wir können es. Genau, wir fahren ja auch stimmt, nicht. Wir surfen also ich fahre gleich noch zu Christian. Wenn ihr sicher sein wollt, trinkt das The Room-Getränk. Was aus 50% Scotch besteht und 50% Wodka. Das kann ich leider nicht tun, weil das den Scotch meiner Meinung nach verderben verbessert. Würde. Das Getränk heißt You Carry Me a Part Liter. Man kippt nichts in einen Scotch. Oh, also sitzt du auch gerade mit Steinen in deinem Getränk oder hast du das dann wärmer getrunken? Das hört sich gerade pervers an, als es vielleicht sein sollte. Ich trinke so Steine in deinem Getränk. Ja, es sind doch diese Whisky-Steine. Die Alternative zu Eis. Nein, ich trinke in Zimmertemperatur. Da kommt auch kein Eis rein. Ist doch. Natürlich nicht. Ich hab mich im Pub mal darüber aufgeregt, dass mir jemand, nachdem ich einen Whisky bestellt habe, Whisky on the Rocks gebracht hat. Mhm. Das macht man nicht. Dafür sagt man Whisky on the Rocks. Richtig. Verdammte Alkoholsnobs. Ja, nicht. Ihr sagt mir, ich soll 5.0 trinken und das hinnehmen und sonst was, aber nein. Hallo, ich habe gesagt, nicht, das ist ein tolles Bier. Ich habe nicht gesagt, du sollst 5.0 trinken. Ich habe mich da rausgehalten. Ich habe gesagt, trink es, weil es ist okay. Genau. Es und waren die okay anderen. Muss reichen. Es waren die anderen. Ja. Das ist wie mit den Noten, ne? Eine 4, das ist ja ausreichend und ausreichend ist gut und gut ist 2. Also ist 4 gleich 2. Ja. Super. Also haben wir jetzt 5.0, das offizielle Getränk, das Knackpunkt. Nein. Nein. Nur für dich selbst. Ja, Knackpunkt 0. Warte, ich muss da als inoffizielle Rechtsabteilung unseres Channels, die genauso viel Ahnung hat wie jeder andere hier, also fast keine, mal einspringen und sagen, nein, wir haben keine Kollaboration mit der Firma, die hinter 5.0 steht. Ich hatte mal Rechtskundeunterricht, ich weiß wahrscheinlich mehr als du. Vielleicht. Okay. Ich hatte Arbeitsrecht in der Ausbildung. Und Vertragsrecht. Ich glaube, das. Also, ich sag ja nicht, dass die uns sponsern oder so, sondern bloß, dass das ja das offiziell getrennt ist. Ich würde einfach sagen, der Knackpunkt ist der Moment, wenn du die Dose aufmachst. Wow. Das ist der Knackpunkt. Wow. Nein, der Knackpunkt ist, wenn du die Dose an der Stirn zerquetscht. Oder die Stirn an der Dose. Nein, das ist dieser kurze Moment, wenn der spitze Gegenstand beim Dosenstechen in die Dose eindringt. Das ist der Knackpunkt. So das knackt falsch. Aber nicht, das zischt. Nein, nein, nein, das ist ja das Bier, was dann rausschäumt. Aber dieser kurze Moment davor, dieser Moment der Ruhe und der Stille, der Einklang mit der Natur und dem Gegröle aus dem Hintergrund. Ich finde es faszinierend, wie du einfach knallhart, obwohl das Thema schon durch ist, beim Thema Nutten hängen geblieben bist. Noten, nicht Nutten. Ich rede die ganze Zeit vom Bierstechen, aber sehr gut. Ja, eben. Oh, ich bin raus für heute. Ciao zusammen. Was? Nein, du gehst jetzt nicht. Du kannst nicht mal mit drin weggehen. Natürlich kann ich das. Pass auf. Das war zu schlecht. Ja, das hat mich nur fast überzeugt. Was, wo ist er? Ich kann ihn nicht mehr sehen. So, aber ich habe noch ein Thema. Ja, okay. Dann, ich habe auch noch Sachen. Ein Thema. Ich habe auch Themen. Noch Themen. Eins habe ich noch. Ja, dann Pech, ich war als Erster. Ja, so. Okay. Wir sind ja alle mit Comic-Fans oder auch Comic-Filme oder so. Ein bisschen was von allem kennen wir ja. Wir haben ja auch alte Serien und so gesehen. Nein. Marek ist raus. Thema durch. Warte, Marek, hast du Gargoyles gesehen? Ja. Dann hast du alles gesehen. So. Mein Punkt ist einfach bloß dieses, DC hatte ja was vor, hatte ich ja letztens mit dir, Stevie, angesprochen, dieses so, hey, wir haben vor, eins der großen Geheimnisse zu lösen. Bullshit. Nie wieder, das dürft niemals. Wer ist der Joker? Er wird Jack heißen, das möchte ich hiermit offiziell sagen. Und er wird irgendwer sein, den eine gewisse Person irgendwo mal gesehen hat und fast getötet hat. Ich möchte das nochmal. Und ich hoffe, alle sterben. Ich möchte das nochmal deutlich sagen. Alle, die Zeichner, ich möchte, dass Bruce stirbt und ich möchte, dass Jack stirbt. Ja. Okay, Sven sagt Jack. Stevie, du bist ja ein bisschen tiefer in den Comics, hast du ja richtig viel davon gelesen. Wer sagst du denn, wird der Joker sein? Ohne Scheiß, wenn der Joker eine tatsächliche Identität kriegt, also eine quasi zivile Identität, dann ist der Charakter für mich tot. Deshalb werde ich mich da nicht zu äußern. Ja, aber nur im 52. Ich lese nicht viele Comics, aber das haben die nicht wirklich vor, doch, oder? Die wollen tatsächlich offenlegen, wer der Joker ist. Also ich fand das in dem Comic, in dem Comic The Killing Joke, gab es ja eine Origin-Story zum Joker, in der aber nicht irgendwie namentlich genannt wurde, sondern nur so ein bisschen die Vorgeschichte, wie seine Frau gestorben ist und ähnliches erklärt wurde. Und das war für mich eine sehr runde, abgeschlossene Sache, die unglaublich gut erzählt war. Und auch dieser ganze Comic, das ist einer der besten Comics, die ich je gelesen habe. Aber den jetzt quasi dem Joker dieses Mysterium zu nehmen, was eines der Dinge ist, die ihn einfach ausmacht, ist eine der beschissensten Ideen, die DC Comics je hatte. Und DC Comics hatte viele beschissene Ideen. Firestorm! Und das allein nur innerhalb der letzten 2 Monate. Ja. Also, du möchtest nichts voraussagen. Nein, absolut nicht. So, ich habe jetzt gerade meine Fantheorie getüftelt. Ich sag... Ich will es nicht hören. Batman hat ja vorher irgendwann mal gehört, den Namen oder so, irgendwo in einer Wahrsagemaschine oder so. Jeder hat den Namen Joker gehört. Nein, also der hatte in einer Wahrsagemaschine oder so gefragt, was ist der wahre Name des Jokers? Oder nein, das kann nicht sein. Ich sag, das ist irgendwie sein unehelicher Halbbruder oder sonst was. Dwayne the Rain Johnson. Es ist zu lame, es hat gewonnen. Aber es würde zu diesem Weg, den DC da gerade einschlägt, würde es passen, noch sowas total Beschissenes daraus zu machen. Das haut doch niemand vom Hocker. Nee. Ja doch, ist mein Bruder, nein! Ja doch, nee, doch, warte, es haut alle vom Hocker. Und dann stehen sie alle auf und gehen raus. Ja. Ja. Mein Vater ist fremdgegangen, ich habe Familie, ich hätte nicht kleine Jungen adoptieren müssen. Robin, du bist raus, ich habe einen Bruder, der braucht das Geld. Es gibt gerade keinen Robin, also alles ist gut. Alfred, wir brauchen jetzt ein Etat. Oh, der Joker wird zum neuen Robin. Naja, rot und grün passt ja. Ja. Und Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn wird das neue Batgirl. Möchte sonst einer eine Aussage machen? Nein. Lieber nicht. Nicht? Keine also, ich, er ist ja, also die aus einem Paralleluniversum. Ist ja die vielleicht nicht eintrifft, nämlich dass ich hoffe, dass sie es niemals offenlegen. Wenn nicht, dann ist das richtig lame. Und ich glaube, sie würden es wagen, weil das ist ein ähnlicher Move, wie es gab ja die Hintergrundgeschichte von Wolverine in Comics dann plötzlich. Das war aber was anderes. Das war ganz was anderes. Warte. Theorie Nummer 2 ist es Batman aus einem Paralleluniversum. Bizarro Man. Okay, es ist Batman Affleck. Richtig. Der so mad wurde, weil sein Film so überragend gut war, dass er in ein Paralleluniversum reisen musste, wo er nicht so gut war, um dort einfach alles kaputt zu machen. Nein, ich weiß, wer der Joker ist. Affleck. Ich hab's gerade beim drüber nachdenken, so wie Bane rausgefunden hat, wer Batman ist, habe ich beim drüber nachdenken gerade rausgefunden, wer der Joker ist. Und zwar, jetzt gerade beim Nachdenken. Haltet euch fest, der Joker ist Stan Lee. So. Okay. Okay, wow. Enough said. Ja, das unterschreibe ich sofort. Er heißt dann Lee Stanson oder so wahrscheinlich, ja, oder? Ja. So ganz, ganz offensichtlich. Lee Stanson? Ja. Oh, oder nein. Wer ist nochmal jetzt offiziell anerkannt als der Miterfinder von Batman? Keine Ahnung. Ich. Also irgendwie, der wurde ja lang, hat er keine Rechte oder so daran bekommen und jetzt ist das ja im letzten Batman in vs. Superman zuerst mal in den Credits gestanden. Hab ich gar nicht und ich sag, der ist es in Wirklichkeit, also der Autor. Okay. Im Ursprung, der Batman erfunden hat, wird sein. Das könnte auch noch sein. Oh, wäre das schlecht, wenn das irgendwas von uns eintritt, oder? Das ist der Bruder von Donald McDonald. Also von allen genannten Optionen finde ich Stanley noch am besten. Wäre ich auch für. Das wäre übrigens glaubhaft. Was, du magst nicht Affleck? Niemand mag Affleck. Nein, ich bin nicht Ben Affleck-tiert. Also ich hab diesen Film ja jetzt dann auch gesehen. Den Film, ich möchte den Namen gar nicht sagen. Und ich muss sagen, die Schauspieler haben eine gute Leistung abgeliefert. Sie können nichts für das Drehbuch. Auch die Kostümdesigner haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Aber auch sie können nichts für das Drehbuch. Nee, richtig. Auch die Kameraleute und haben Affleck? Eigentlich eine gute Arbeit gemacht. Aber auch die... Affleck wurde belohnt. Er darf der Regisseur sein von Batman-Film jetzt. Bitte, nochmal. Ich hab dazwischen... Affleck darf jetzt der Regisseur sein vom kommenden Batman-Film. Das finde ich interessant. Weil Affleck selber auch Comic-Fan ist. Und das finde ich immer eine gute Sache. So wie Ryan Reynolds ja auch bei Deadpool mitgearbeitet hat und viele Ideen reingebracht hat, könnte das tatsächlich gut werden. Und ich bleibe bei meiner Aussage privat mit Christian, Ben Affleck, also egal wie viel Sorgen er sich wirklich gemacht hat, er war wirklich der beste Teil am Film. Ja. Außer diesem einen Spruch von Martha Kent, als Batman sie gerettet hat und er meinte, nein, und er meinte so, alles ist gut, ich bin Freund ihres Sohnes. Ja, ich weiß, das Cape. Der Spruch war ja, so schlecht, dass er diese ganzen anderen beschissenen Phrasen in diesem Film irgendwie übertrumpft hat. Absolut. Ich würde eher sagen, dass Alfred da um einiges dann besser war. Ich mochte diesen Alfred überhaupt nicht. Danke. Ich danke. Fand super. Endlich mal jemand, der auf meiner Seite ist mit Alfred. Danke. Der war nicht gut, ne? Nein, das war nicht Alfred Pennyworth. Es gab bisher noch in keinem... Das war kein Pfennig wert. In keinem Batman-Film gab es bisher einen guten Alfred und auch in keiner... nicht was? Zeichentrickserie. Was? Ja. Was? So sehe ich das. Was redest du da für einen Quatsch? wer meint, dass Gotham nicht gut hat, den Alfred? Nee, der ist ja auch scheiße. Fuck you, Cockney, Alfred ist toll. High five an Sven. Das tut aus irgendeinem unerfindlichen Grund... Ihr versucht mich bloß klein zu halten, weil ich Bourbon gesagt habe. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund tut jetzt meine Wange weh. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Hey, aber einer von euch hatte doch noch ein Thema. Ja. Das wurde gerade geklaut. Nee. Das ist eben wieder eine ernstere Stimmung. Das ist mal wieder ein technisches Thema zum potenziellen Aufregen. Oh. Und zwar Wir haben ja jetzt seit neuestem den USB-Typ-C-Anschluss, der bei einigen neuen Smartphones dran ist. Und wahrscheinlich auch bei jedem zukünftigen Smartphone dran sein wird. Wie gut, dass ich sowas immer erst Monate später erfahre und noch nichts davon gehört habe. Ja, aber ist ja. Okay. Es macht nichts. Gibt einen neuen USB-Anschluss, der halt die Tempos mitbringen soll, die USB 3.0 hat. Jetzt aber halt für Smartphones und so. Okay. So simpel gesagt. Mhm. Und das, C steht, glaube ich, auch für Compact. Simpel gesagt ist bei Technik bei mir immer sehr gut. Ja, und der Anschluss hat dieses coole Gimmick, dass es egal ist, wie rum du ihn reinsteckst. Es funktioniert. Das ist cool. Bullshit. Das ist cool. Das mag ich. Ja. Ja. Aber, wozu ich da eigentlich kommen möchte. Und zwar wurde jetzt bei der letzten Hausmesse von Intel ein paar Neuigkeiten seit dem Anschluss angekündigt. Und zwar unter anderem, so nebenher gesagt, man arbeitet an einer neuen Audiolösung, um den Klinkenanschluss an Smartphones abzulösen, dass man jetzt auch dann demnächst wahrscheinlich dann Headsets und Kopfhörer mit USB-Typ-C-Anschluss haben wird, zum Musik hören. Aber abgesehen davon haben sie auch ein Protokoll eingeführt, mit dem dieses USB-Anschluss sich mit den Geräten, an denen man anschließt, kommuniziert und sich mit denen verständigt. Und das soll dann solche Sachen... Bullshit. Und das soll dann solche Sachen bringen, wie, die Geräte können sich erkennen und man weiß dann ganz genau, dass sie zueinander passen, dass das Netzteil, was du an das Smartphone anschließt, die korrekte Lademenge liefert und den richtigen Betriebsmodus hat und etc. Müssen also, die laut EU-Normen nicht sowieso demnächst alle gleich sein? Kann sein, weiß ich nicht. Das war eine der besten Erfindungen für Handys überhaupt. Also genormte Anschlüsse finde ich sowieso gut. Ja, absolut. Also ich erinnere mich da sehr dunkel an eine Sache von vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren, wo irgendwie dann jetzt für dieses Jahr oder spätestens Jahr irgendwie beschlossen werden sollte, dass sie standardisiert sein müssen, die Netzteile. Seitdem haben alle Netzteile ja immer den Micro-USB-Anschluss. Ja. Außer Apple, aber die haben ja auch ihre ganz eigene Produktschiene. Die Smartphones sind ja ansonsten alle auf Android-Basis alle ja gleich. Und ja. Ich glaube auch, Microsoft hat auf denselben Anschluss gesetzt. Aber worauf ich ja hinaus will, es gibt dann ja dieses Protokoll, was dafür sorgt, dass die Geräte sich verständigen können und dann abhandeln können, wie sie funktionieren sollen. Damit wird ein mögliches Problem vermutet. Kennt ihr das auch bei Druckern, dass man dann sich denkt so, hey, ich kaufe jetzt günstige Patronen und nicht die teuren des Herstellers. Man steckt sie was du meinst. Ja. Oder ich lasse die Patronen mal nachfüllen oder so. Und dann das ist eine Alternative, aber könnte man nur rumfuchsen und sagen so, hey, wenn du das Ding öffnen willst, dann wird da irgendein Siegel gebrochen und wenn das Siegel gebrochen ist, dann merkt das auch der Drucker, pappalapapp und so weiter. Aber das theoretische Problem ist dasselbe, also befürchtet man, wenn jetzt Hersteller anfangen, ihren USB-Steckern Anschlüssen beizubringen, so, du funktionierst nur mit dem Netzteil, das wir dir verkaufen. Richtig. Boah, also muss ich mein verdammtes Handy jailbreaken, bloß damit ich ein anderes Netzteil verwenden kann? Also inoffiziell ja, offiziell natürlich nicht. So. Das finde ich ist nämlich eine sehr beschissene Idee. Ja. Ich zum Beispiel verwende halt so ein Multinetzteil mit mehreren USB-Anschlüssen, die alle verschiedene Stromstärken liefern können, je nachdem, was du da anschließt. Mhm. Und ich finde das cool. Ich will nicht für jedes Gerät ein eigenes Netzteil mitschleppen müssen. Oder ich möchte auch mal das Netzteil vom Kumpel, was dieselben Stromwerte liefert, mal eben anschließen können. Es ist ja auch so, dass du über diesen Anschluss ja auch zum Beispiel Daten... Austausch über den Computer und ähnliches machst und wenn die es dann wirklich so krass durchziehen, dann brauchst du halt echt für jedes Gerät, das du hast, dann einen extra Anschluss für einen Computer, für einen Strom und ähnliches und ist natürlich wieder... Beim Anschluss zum Computer mache ich mir halbwegs wenig Sorgen, dass da irgendwas Problematisches wird, aber halt das ist wieder ein potenzielles Fleckchen, bei dem die Hersteller sich mehr Geld in die Tasche ziehen, weil sie dann denken, so ja, wir machen das nur kompatibel mit unseren Geräten. Ja, klar. Das Problem ist, man denkt ja eigentlich, das wird ja nicht so schlimm, weil dann sagen ja die Kunden würden sich aufregen. Aber das ist doch genau der gleiche Fall wie mit der Produktversion von dem Android. dass auch die meisten Handys bloß veraltete haben und die Entwickler das kein bisschen übernehmen, auch wenn die, die von Google geliefert bekommen haben, die besseren Versionen. Ja, also das ist ja eher eine Entscheidung der Hersteller. Ja. Boah. Da muss man sich halt, muss man sich halt beim Hersteller beschweren. Ja, aber das bringt doch nichts und zu wenig machen, weil deshalb ändert sich nichts. Also ich habe kein Smartphone mehr gekauft von einem anderen Hersteller. Ich verwende immer noch mein selbes Google-Handy. Und ich habe auch nicht vor, an eins von irgendeinem Hersteller zu kaufen, bei dem ich befürchten muss, dass er keine Updates nachliefern wird, weil es günstiger für ihn ist, ein neues Gerät zu verkaufen, anstatt das alte zu pflegen. Du Sack! Also alle anderen Handyanbieter. Es machen nicht alle so schlimm, aber es war damals wirklich, wirklich schlimm. Es bessert sich langsam, aber trotzdem. Sind sich alle außer Samsung? Trotzdem hässlich. Motorola hält sich da auch sehr zurück mit wir basteln an unserem Android so viel herum, dass wir nicht neue Updates leicht einpflegen können. Das ist grässlich, besonders jetzt, wo er so viel über Sicherheit geredet wird. Ja. Aber war nicht auch mit dem USB-C, dass das irgendwie für Sicherheit besser sein kann, weil das dann halt auch Verschlüsselungskeys oder so ein Scheiß dann... Das könnte man theoretisch über dieses Protokoll auch lösen, ja. Also das Protokoll ist ja halt eine Kommunikationsmöglichkeit von Anschluss zu, also von Gerät zu Gerät, die sich dann... Man kann also auch damit sowas wie protected, also geschützte Inhalte und so realisieren, wie die Tatsache, dass du manche Filme nicht abspielen kannst, wenn du kein passendes Gerät hast, oder HDCP nennt sich das ja. Wenn man wenn du das Signal zum Beispiel abgreifen möchtest, weil du das aufnehmen möchtest, und das geht nicht, weil das Signal verschlüsselt ist. Das könnte auch über das Smartphone dann gemacht werden. Aber wäre das toll, wenn das endlich dazu führen würde, dass Leute einfach bloß USB-Sticks anstelle von CDs oder DVDs oder Blu-rays oder sonst was verwenden. Ja. Aber ja, das ist halt eine technische Sache, bei der ich meine Bedenken gerade habe. Ja, verständlich. Tja, halten wir die Augen offen. Ich denke, es wird aber wahrscheinlich noch schlimmer werden als die schlechtesten Erfahrungen. Ich bin heute ein bisschen pessimistisch drauf. Heute? Immer? Hey, ich musste mich ja auf Dark Heresy vorbereiten. Also, bloß ganz, ganz dunkel und schlimm und alles ist schlecht und alles bloß Dreck und Heil der Imperator. Ja, richtig. For the Emperor. Ich hätte noch eine Kleinigkeit, die ich zumindest von der Beschreibung her sehr interessant fand. Einige von uns mögen ja Assassin's Creed. Mhm. Nein, wer? Und wem sagt der Name Superhot etwas? Nein. War das nicht dieses Stop-and-Go-Game, was letztens irgendwie rauskam? Genau. Superhot ist dieser Shooter, bei dem die Zeit stillsteht, oder zumindest fast stillsteht, wenn du dich nicht bewegst. Oder je langsamer du bist, desto langsamer läuft auch die Zeit. Was dann richtig coole Bullet-Times ergibt bei dem Spiel. Mhm. Und die beiden, also Assassin's Creed und Superhot, haben sich getroffen, um ein Kind zu zeugen. Okay. Oh Gott. Das nennt es hässlich. Und es nennt sich Shadwen, glaube ich zumindest, dass es ausgesprochen wird. Und es ist wieder ein Meuchelmörderspiel, bei dem auch die Zeit einfrieren soll, wenn der Spieler stillsteht. Und da, wo er dann halt dann Entscheidungen treffen kann und sich und entsprechende Dinge reagieren kann. Das finde ich von der Idee her hier schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, hat erstmal das Konzeptvideo angucken. Ja, man muss dann erstmal gucken, was sie daraus machen. Die Idee ist. Ich sag ja, ich finde die Idee irgendwie ziemlich cool. Ja, die Idee ist auf jeden Fall sehr interessant. Man muss halt gucken, was das wird. Ich bin sehr vorsichtig gegenüber, weil viel von Assassin's Creed war dieses, wo du einfach in dem Fluss drin bist, ja. Und dann einfach dort zu pausieren und gucken, wo renne ich hin, wäre auch so... Naja, das Spiel soll aber auch dementsprechend fies sein. Ergo, wenn du von irgendwem erwischt wirst, dann ist das Spiel vorbei. Also wenn eine Wache dich bemerkt. Deswegen sollst du dir auch Zeit nehmen können, um deine Schritte zu planen. Also den perfekten Mord zu machen. Stillstehen, alles analysieren und dann weitermachen. Keine Ahnung, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Besonders, weil es ist ein übernatürliches Assassin-Spiel. Also Fuck, wie ist nochmal das mit dem Walöl? Dishonored. Dishonored, genau. Der Whale Punk. Ist auch nicht so groß geworden. Eigentlich eine interessante Idee, dass sie der, aus Tran der Entwickler des Spiels ist übrigens Frozenbyte. Die kennt man eventuell für die Spielserie Trine. Hm. Nope. Nur vom Namen, nicht gespielt. So. Ja, Schande über mich. Wagen die sich halt auch mal in eine andere Spielrichtung. Weil Trine war ja bisher eigentlich auch nicht schlecht. Das war so ein schöner Puzzle-Koop-Jump'n'Run. Je mehr du erzählst, desto schlimmer klingt das irgendwie. So, ja, also zwei, die eh nicht so ganz zusammenpassen für mich, weil Fluss und Fluss anhalten Spielprobierer und dann auch noch welche, die bloß mit Puzzle spielen und so. Oh mein Gott, was für ein mutiertes Biest wird das Kind werden. Töte mich. Ja, genau das. Ich erinnere mich gerade irgendwie an Alien 4. Ja, das ist sofort das eingespielt. Du siehst diesen Ripley-Klon auf dem Tisch liegen und dann kommt Ripley und schreit und holt einen Flammenwerfer drauf. Ja. Mai 2016, PC und PlayStation 4 soll dann Shadowrun kommen. Okay. Also nicht mal lange hin. Hm. Ja, können wir mal auf ein Video warten. Hat denn sonst noch ein Thema oder wollen wir dann rübergehen zu Ein Filmen? Thema hätte ich jetzt noch. Ist jetzt auch von heute. Die Wirtschaftswoche schreibt, Angela Merkel hat richtig entschieden. Und zwar geht es ja um den Fall Böhmermann, bei dem man ja, vielleicht kennen den einige aus dem ZDF. Mhm. Ein bisschen. Den satirischen Moderator von Neo-Magazin Royale oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Der hatte ja mal versucht aufzuzeigen, wo die Grenze zwischen Beleidigung und Satire ist und hat willentlich den türkischen Erdogan. Erdogan. Ich will immer Erdogan sagen, aber das G ist stumm. Ja. Erdogan beleidigt in so einem Gedicht, das er während der Sendung vorgetragen hat. Und Erdogan war dann richtig angepisst und kam dann hier von wegen so, ja, das ist Majestätsbeleidigung und ich fordere Höchststrafen und bla und sowas. Und es hat Angela Merkel sich dazu eine Stellung genommen und hat dann zugelassen, dass Böhmermann angeklagt werden darf wegen Majestätsbeleidigung. Und Majestätsbeleidigung ist, glaube ich, ein Gesetzesentwurf von vor über 100 Paragraph Jahren. Paragraph 103 irgendwie, glaube ich, so. Ja. Ja, der ist mal irgendwie 100 Jahre alt oder so. Aber das ist ein alter Paragraph für den Fall, dass du ausländische politische Personen beleidigst. Ich habe aber gestern tatsächlich noch gehört, dass das Ding vom Tisch wäre und er dafür nicht belangt werden kann. In dem Moment. Das kann doch nicht sein. Der Artikel, den ich jetzt hier habe, der ist von heute. Okay. Der ist von heute 15 Uhr. Dann ist das... Ja, da sollten wir bei Ansgars Aussage aber auch ein bisschen vorsichtig sein, wie wir es formulieren. Also zunächst einmal ist es von Regierungsseite erstmal nur freigegeben, dass die Justiz das untersucht. Also es ist von vornherein jetzt nicht schon mal von Merkel ausgeschlossen worden, dass es halt untersucht wird. Jetzt ist es der Justiz freigegeben. Was sie jetzt damit macht und was für ein Ergebnis die kommen, das steht ja noch gar nicht fest. Und es waren auch zwei Fälle, weil er wurde jetzt doppelt ja angeklagt. Das eine ist ja, dass das Land ihn anklagt, wegen dem das muss erstmal von Deutschland freigegeben werden für die Verfolgung. Und das andere ist, dass die Privatperson das Oberhaupt geklagt hat und das ist, Erdogan, kann er ja selber klagen. Das heißt, es ist ein Fall öffentlichen Rechts und einmal noch ein zivilrechtlicher Fall quasi. Okay, ne? Okay, zu dem, was Sven sagt, kann ich das bestätigen. Hier steht, die Kanzlerin hat sich entschieden, nicht ihre schützende Hand über den ZDF-Moderator zu halten. Sie lässt die Ermittlungen zu. Die Justiz ist jetzt am Zug. Ja, weil ganz ehrlich, die weiß das wahrscheinlich genauso gut wie wir. Das ist ein typischer Merkel-Zug. Merkel sitzt das einfach aus, bis irgendwas passiert, wo sie reagieren muss. Ja. Jetzt hat sie reagiert und sitzt weiter. Ja, sie reagiert mit, mach das mal unter euch aus. Aber ich kann auch das ein bisschen verstehen, weil die ist ja jetzt, glaube ich, nach der Flüchtlingssache auch schon ein bisschen platt. So, und dann bin ich sofort in die nächste Krise. Dazu dann bei der Tagesschau habe ich dann gelesen, Koalitionspartner SPD Thomas Oppermann sagt, wird zitiert von der Tagesschau, ich halte die Entscheidung für falsch. Strafverfolgung von Satire wegen Majestätsbeleidigung passt nicht in moderne Demokratie. Das sehe ich auch so. Ja. Ich finde, Erdogan hätte ihn ruhig wegen Beleidigung halt anklagen können, einfach weil, also ich habe tatsächlich dieses Gedicht nicht gehört, deshalb kann ich mich da nicht direkt zu äußern, aber wenn er ihn soll ich es dir vorlesen? Wenn du das möchtest, nein. Nein, danke. Nee, aber... Nee, man kann es ja googeln. Wenn er ihn da tatsächlich beleidigt hat, nach rechtlichem Stand, ich meine, grundsätzlich ist ja eine Beleidigung, wenn sich der über den halt gesprochen wird, beleidigt fühlt, finde ich, hat er vollkommen das Recht, natürlich auf zivilrechtlicher Ebene ihn anzuklagen, den Böhmermann. Und dann soll das halt ein Gericht regeln. Aber da jetzt so eine Staatssache draus zu machen, von wegen Majestätsbeleidigung, das ist Bullshit, meiner Meinung nach. Das Problem war, es war wie Tatsachen formuliert. Ja, wie gesagt, er darf sich gern beleidigt fühlen. Aber... Nein, das heißt, dann ist es ja auch unter Rufmord und so. Nee, das Ding ist ja, Böhmermann hat ja willentlich die Grenze übertreten. So wie ich das mitgekriegt habe, hat es willentlich gemacht, um aufzuzeigen, dass das, was er gesagt hat, keine Satire mehr war, sondern schon Beleidigung. Dann ist es eine vorsätzliche Tat. Also, dann muss sich da aber auch einfach nur ein Gericht drum kümmern. Meiner Meinung nach ist es trotzdem ein Zivilfall und kein Fall. Ich hoffe aber, dass der Richter bestechlich ist und dass das ZDF sich einschaltet. Haha, einschaltet. Denn wenn Böhmermann wegfällt, haben die nicht mehr viel zu bieten. Ja. Also kommt die Mindeststrafe, selbst wenn er schuldig ist, war irgendwie 2 Monate, die er auch unter Befehlung haben kann und Geldstrafe. Ach, der soll in die Türkei fliegen und sich entschuldigen, verdammte Scheiße. Ach, hier steht irgendwas von, kann, wenn du richtig hart auf Fakt kann, bis zu 5 Jahre. Soll er halt mal sagen, Entschuldigung, war ein bisschen heftig, war nicht böse gemeint, hab mich wieder lieb. Die sollen sich nicht alle so anstellen, meine Güte. Ja. Wegen den 5 Jahren, ich hab ja gesagt, mindestens 2 Monate. Nee, die Sache war einfach, ich hatte auch gelesen in der RP natürlich jetzt geile Presse für so ein Thema. Die Fachzeitschrift überhaupt. Ja, die Fachzeitschrift überhaupt. Nein, aber es war halt entsprechend aus seinem Umfeld, beziehungsweise auch generell türkischstämmige Menschen halt in Berlin und Umfeld wurden halt befragt. Mhm. Und ich fand das schon sehr interessant, wie viele Leute, obwohl es ganz gezielt gegen Erdogan selber ging, Erdogan, Recep, Tyrian, keine Ahnung, wie auch immer der heißt, fertig. Richtig. wie viele Türken dann einfach gesagt haben, ja, ich fühlte mich auch beleidigt. Das, also ich möchte mich da jetzt nicht in irgendein fieses Wespennest setzen, aber tatsächlich ist mir das immer mal wieder aufgefallen, dass sich da Menschen wegen Dingen beleidigt fühlen. Aber jetzt nicht nur irgendwie Türken oder sonst was, sondern genauso aus anderen Szenen oder Kulturkreisen, die sich dann aufgrund von Äußerungen gegen eine einzelne Person beleidigt fühlten, wo ich einfach nur dachte, hä? Ja, genau darauf wollte ich ja hinaus. Ja. So, es hat ja nichts damit zu tun, dass es wurden halt Türken befragt, weil es wurde halt ein türkischer Staatsmann halt beleidigt, beziehungsweise der türkische Staatsmann. Ich wollte jetzt nicht darauf hinaus, dass Türken sich jetzt allgemein beleidigt fühlen, wenn man halt irgendwas über einen anderen Türken sagt. Die Sache ist halt einfach nur... Hast du das schon mal gemacht? Ja. Nein, warum weiß ich? Die Sache ist halt einfach nur, ich verstehe halt wirklich nicht, warum die sich jetzt halt beleidigt fühlen, weil es ist so, ich könnte jetzt dich beleidigen und warum sollte Christian sich dann beleidigt fühlen? So? Ja, weil der mich kennt, er weiß, Sinn. Was ich für ein großartiger Mensch bin. Soll ich dir sagen? Nee, die Sache ist einfach, dieses Schweigen. Person. Bescheiden, großzügig, überhaupt nicht von sich eingenommen. Richtig. Meine Bescheidenheit ist offensichtlich, wenn ich über mich spreche. Ja. Um das Ganze mal ins Lächerliche zu ziehen, ich frage mich gerade, wie Erdogan von dieser Gedichtssache überhaupt Wind bekommen hat. Es würde ja bedeuten, dass der türkische Botschafter ZDF, in Deutschland, dass der ZDF empfängt, ohne Rundfunkgebühren zu bezahlen. Nein, der türkische Botschafter in Berlin wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist möglich. Ja. Oder Twitter. Oder Twitter, richtig. Ja, Twitter geht auch ohne GEZ. Garantiert. Alles ging ja ohne GEZ. Der streamt doch. Erdogan streamt? Mit Sicherheit. Oh, Twitch. Oh. Hashtag, wo wir beim Thema sind. Hashtag Erdogan, komm zum Podcast. Oh, Hashtag Erdogan online. Naja, so Hashtag komm zum Knackpunkt. Kann man bitte die Folge so nennen? Ich nenne die Folge so, ich muss mir das irgendwo notieren. Ich muss das mal ausgeschrieben sehen. Hashtag Erdogan online. Ja. Oh, Moment. Ich hab's schon. Warte mal. Erdogan online ist auch schwierig. Das G ist stumm. Ach so, okay. Deshalb, das ist nur, damit du die O's besser abtrennst. Ja, sehr gut. Ja, aber das ist Erdo Online, das ist auch doof. Erdo Online. Also musst du Erdoggen leihen. Erdog Online. Oh, jetzt bewegen wir uns nicht auf dieses dünne Eis, nachher wegen Majestätsbeleidigung angeklagt zu werden. Ach, wenn wir Glück haben, dann setzen die Grünen das hier ab. Ist eine Abkürzung eine Beleidigung? Okay, bei manchen Namen ja. Was ist jetzt mit... Okay, sorry, tut uns leid, wir wollten das nicht. Das hier ist alles bloß witzig gemeint. Bitte verklagt uns nicht, wir wollen nicht in türkische Gefängnisse. Nee, das wollen wir wirklich nicht. Ich habe mal gelesen, wie es da früher abging, als Vlad Tepes da... warte, das ist schon ein bisschen her. Auch wenn wir sicher sagen wollen, die sind wahrscheinlich trotzdem recht schön keiner. Und so. Und es gibt Gefängnisbeleidigung? Nee, ich glaube nicht. Ja, okay. Okay. Können wir bitte wieder dazu übergehen? Können wir bitte dazu übergehen, wieder Donald Trump zu beleidigen? Weil ich möchte gerne von ich möchte gerne von Donald Trump wegen Majestätsbeleidigung angeklagt werden. Warte bis November, bis er dran ist. Nein, eben vorher möchte ich das, um ne, sein beschissenes Ego irgendwie nochmal deutlich. Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hol dir ein Flugticket, reis nach Amerika, reiß ihm die Perücke runter. Ja, weil Trampoline, das ist Trampoline. Hashtag Trampoline. Trampoline. Trampoline. Oh nein, reiß ihm die Perücke runter, setz sie dir selber auf und bist jetzt der neue Trump. Ich möchte jetzt gerne ein wie heißt das, ein Reiseunternehmen quasi gründen, das Schienenverkehr funktioniert und Trampoline heißt. Toll. Tramp Stamp? Ja. Ja, ich denke, okay. Wir können zum Film übergleiten. Ich denke, wir haben genug. Also, was ich ja meinte. Wie ich hier vom Knackpunkt schauen uns ja jede Woche einen Film an von den besten 250 Filmen, jedenfalls laut IMDb. Und weil die Liste absolut bonkers wahnsinnig falsch sortiert ist, sortieren wir die so wie sie es uns gefällt. Wenn wir damit durch sind, schmeißen wir dann eigentlich auch Filme raus? Bestimmt. Gut, aber erstmal, ich hätte jetzt schon Kandidaten. So alle aus der Shawshanks erstmal raus. Und danach wird wieder neu einsortiert. Gibst du uns mal die aktuelle Liste? So, Sekunde, tue ich gleich, aber vorher können wir noch ein bisschen. Also, wir haben uns dieses Mal angeguckt, einen Hitchcock-Film, den wir gewürfelt hatten, wo mich IMDb fucking gefickt hat. Fuck, das ist der W im Popo. Das ist weil auf der IMDb-Seite des Filmes. Ach, das, ja. Ja, auf der IMDb-Seite des Filmes war der Trailer zu sehen von Rear Window, was der Film ist, wie ich beschrieben hatte, wo der Kerl ein Bein bricht und was sieht. Okay. So. Das war aber nicht der Film, den wir gesehen haben. Geil, Filme. Der war blind. Dann hat sich das Bein gebrochen. Dann konnte er wieder sehen. Ja. So. Fucking, also das fucking war nicht der Film, der gewesen Window haben. So zu verwenden ist aber auch. Denn eigentlich haben wir Notorious gesehen. Ja. Berüchtigt. Und ich muss sagen, in der Zeit, wo der Film herkam, haben die auch teilweise Filme sehr, sehr, sehr schlecht übersetzt, die Filmtitel mit völlig anderen Bedeutungen oder Wörtern. Ja. Oder mal einen neuen Namen erfunden. 1946 war das, ne? Genau. Mhm. Ja. Also ein alter Schinken. So. Allerdings. Also erstmal noch ohne Spoiler. Was hieltet ihr von dem Film? Mir hat er gefallen. Oh, ging. Ich fand ihn super. Ich fand ihn ganz den Anfang gesehen. So ein bisschen komisch, wie er aufgesetzt wurde, aber danach fand ich die Handlung ziemlich gut und auch die Schauspieler ziemlich cool. Und ich finde die Mutter ist großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film nicht zu Ende geguckt. Erstmal, weil ich relativ wenig Zeit jetzt hatte und weil mir irgendwie der Spannungsbogen fehlte. Ich glaube, ich habe ihn verpasst. Also, mich hat der Film nicht gepackt. Ich glaube, das war aber einfach, wie das Ganze rübergebracht war. Vielleicht war das einfach in diesem Genre auch einfach nicht meine Art, wie ich so einen Film mag. Aber so von der schauspielerischen Leistung und so, muss ich sagen, fand ich ihn eigentlich gut. Also, die Schauspieler haben mir sehr gut gefallen, auch die Rollen so im Großen und Ganzen. Nur halt, mir fehlte irgendwie der Spannungsbogen. Als was für einen Film würdet ihr ihn beschreiben? Weil ich würde den größtenteils sagen, ist, da ist zwar Subplot und Noir und sonst was, aber es ist wirklich bloß ein verdammter Beziehungsfilm, oder? Ja. Also es ist ein Beziehungskrimi-Drama. Ein Beziehungskrimi finde ich eigentlich schon ganz gut als Beschreibung. Ja. So. Ich fand, das waren bloß Randelemente, weil das wirklich die Beziehung, das ist das Wichtige, das Hauptmerk und wie das halt durch die Umstände natürlich, die sehr extrem sind, einfach bloß immer wieder die anecken und kaputt gehen und die einfach nicht dorthin kommen, obwohl beide sich ja lieben. Ja. Ja. Naja. Aber ich glaube, vielleicht sollen wir jetzt mal mit den Spoilern anfangen. Also Spoiler, jetzt erzählen wir über den Plot. Alle sterben. Die besten Hex-Spoiler. Nein, niemand die stirbt. Geschichte. So, wahrscheinlich mochte ich den Film deshalb nicht. Stevie, vielleicht möchtest du ja da mal erzählen, was denn so passiert ist, bis du soweit bist. Natürlich ist jemand gestorben. Okay, ja, kann ich natürlich tun. Und zwar, also es fängt ja damit an, dass man irgendwie in einen Gerichtssaal blickt und mitbekommt, dass da gerade ein Urteil gefällt wird über einen Mann, der dann auch ins Gefängnis geht. Und dann irgendwann schwenkt die Szene um, man ist auf einer Party, auf der Ingrid Bergman wohl die Gastgeberin ist, also Schauspielerin, ich weiß gerade nicht, wie die Rolle heißt. Und man bekommt so ein bisschen von der Party mit, dann bekommt man auch mit, dass sie Interesse an einem Mann hat und sich diesen klar macht, quasi. Interesse ist ja mal... Und, weiß ich nicht. Naja, ja. Ja, also ich finde, Ingrid Bergman aber er zeigt ist sehr... da, uneingeladen. Ingrid Bergman und sagt zeigt sehr anschaulich, wie man Partycrasher klar macht. Das war schon, ja. Ja. Also es waren die 40er, dafür war sie unglaublich forsch. Ja. Und ordentlich gepegelt hat sie auch noch. Ja. Die hat gesoffen wie sonst. Und sie konnte Auto fahren. Obwohl sie gesoffen hatte. Sie nicht. Nee, konnte sie nicht. Hast du gesehen, wie die Szenerie ständig hin und her schwankt? Das war ja schrecklich. Ja. Auf jeden Fall stellt sich... Das hat die Immersion von betrunkenen fahren Auto irgendwie ganz schön kaputt gemacht. Auf jeden Fall stellt sich dann aber raus, dass dieser Typ, dieser Partycrasher, eine Art Agent ist, der auf sie angesetzt wurde, um ihre, ja, quasi um ihre Hilfe zu kriegen, weil ihr Vater, der am Anfang des Films verurteilt wurde, ja, irgendwie mit Leuten zu tun hatte, mit deutschen Leuten. Irgendein Nazis. Mega-Mafiosi. Genau. Mhm. Er ist ein Nazi. Ein Mega-Mafiosi. Ein Naziosi. Ein Naziosi. Und der hatte seine Basis in Rio de Janeiro, war es, ne? Ja. Rio de Janeiro. Und den wollten die halt ficken. Quasi. Ja, dieser Agent und die Frau Bergmann haben zwischendurch angebandelt und hatten sich ganz lieb, hatten aber immer wieder zwischendurch Probleme, weil ihr Auftrag dem Ganzen irgendwie im Wege stand, beziehungsweise da ihre Meinungen etwas auseinandergingen. Ja. Also sie sollte ja ihre weiblichen Attribute verwenden, um einen Ex-Bekannten, Ex-Freund... Des Vaters. Des Vaters zu verführen. Und sich dann in diese Organisation einzuschleichen und die auffliegen zu lassen. Ja. Weswegen sie ihn sogar geheiratet hat. Mhm. Yep. Ist, ja. Also sie geht sehr weit. Das ist Spionage. Okay. Ich finde, die schauspielerische Leistung war tatsächlich richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Wobei ein bisschen gewurmt haben mich die Stellen, wo zwei Stellen haben mich ein bisschen gewurmt. Als Ingrid zu Anfang besoffen dann ja Auto fährt oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie der Typ hieß. Cary Grant, genau. Ja, der Agent. Das war der Schauspieler oder der Agent? Das war der Schauspieler. Schauspieler, genau. Devlin? Devlin. Devlin, richtig, das war doch der mit dem Double-Hit. Nein. Also, zu Anfang gewurmt hat mich die Stelle, wo dann Devlin offensichtlich zeigt, dass er ja ein Agent ist und dass ihr gar nicht schmeckt und sie ja dann ihn aus dem Auto scheuchen möchte oder halt selber wegfahren möchte und er übernimmt ja dann nachher das Steuer. Ja, er will sie auf dem Beifahrer sitzen. Schiebt sie beiseite, dreht sich ganz klug mit dem Rücken zur Kamera und macht halt einen Handkartenschlag, dass sie mal eben Klappe hält, also K.O. geht, und schiebt sie dann beiseite. Und du siehst ganz offensichtlich, wie sie dann noch selber weiter rückt und sich bewegt. Ja, Technik damals. Das ist ja, glaube ich, liegt ein bisschen an der Unmöglichkeit des Filmtricks, das irgendwie anders darzustellen. Ja gut, nö. Viel schlimmer fand ich die Situation an sich. Sie fährt absolut betrunken. Und er sitzt nur daneben, wartet, bis ein Polizist die anhält und zeigt dann den Ausweis erstmal. Da geht's schon los, da wird's ja schon stutzig. Mhm. Ja. Und erst danach benutzt er seine, anders lässt es sich nicht ausdrücken, seine überlegene physische Form, um sie zu unterdrücken. um ihr das Steuer zu entreißen. Warum hat er sie überhaupt fahren lassen? Sie ist besoffen. Das habe ich nicht verstanden. Nein, warum hat er sie überhaupt fahren lassen? Er wollte sich ja mit ihr befreunden und sie zur Kooperation ermutigen und nicht zwingen. Zur Kooperation hast du gerade gesagt, ne? Ja, zur Kooperation. Ja, zur Kooperation natürlich. Und nachher, wo sie halt hysterisch wurde, was bei besoffenen Frauen vielleicht manchmal der Fall ist. Oh shit, triggert. Ja. Leute sind so triggert jetzt. Und wo sie ja hysterisch wurde, hatte sie ja halt eben außer Gefecht gesetzt, weil in dem Zustand, weiter, dass sie überhaupt Auto gefahren hatte, war ja eh schon ein bisschen gaga, aber hey. Und ich fand... 40er Amerika. Ich bin ja gerade nur so am richtig so Körner picken. Alles andere im Film war ja richtig gut gespielt, muss ich sagen. Nur, warum hat sie nicht einfach so sich von ihm beiseite schieben lassen und nicht, dass sie selber noch nachhilft und du siehst ganz offensichtlich, wie sie sich an der Sitzbank abstürzt und beiseite setzt und später... Meine Vermutung ist, dass Cary Grant in seinem tatsächlichen Wartenleben, wenn er keine Rolle spielt, einfach ein Lappen war und das nicht geschafft hat. So. Und vielleicht nicht mitbekommen. Kann sein, weiß ich nicht. Und später wird sie ja vergiftet von ihrem Ehemann, also dem geheirateten bösen Buben, und wird ja nachher in dem Eingangshalle bewusstlos. Und auch da siehst du ganz genau, dass sie selber quasi aufsteht, während die anderen ihr helfen. Ach, aber egal, das ist so Cherry-Picking. Das deutsche Schauspielkunst at its best. Ich fand ansonsten, waren die Schauspieler ganz gut. Ja. Und ich muss sagen, ich finde der Moment, wo der Mann, also der Mafiosi, den sie geheiratet hat, bemerkt, dass sie auch eine Undercover, also halt eine Agentin ist, war richtig gut gemacht. Und was das Beste daran war, ist, als er dann zu seiner Mutter gegangen ist, weil die ja die ganze Zeit bis dahin bemerkst du ja nicht, dass die Mutter mit in dem Geschäft drinne ist. Du merkst nur, dass sie halt so typisch herrisch ein bisschen über ihren Sohn verfügt und dem so ein bisschen immer hier herumschubst, aber nicht, dass sie ein Teil dieser ganzen Geschichte ist. Und dann geht er zu ihr hin, früh morgens, und beichtet ihr: Mama, ich habe eine Agentin geheiratet. Und sie holt sich erstmal eine Fluppe, zündet die an und dann bereden die, wie sie loswerden. Das fand ich so geil. Das war richtig, richtig cool. Ja, die war ein bisschen skrupellos, aber dann waren sie sehr doof im Verstecken, dass sie vergiften. Naja, gut. Nein, greifen Sie nicht nach Ihrem Getränk. Nein, das ist Ihr. Das war ja aber nicht das erste Mal. Das war, also sie hat ja schon mehrere von den Dosen dann ja schon Intus gehabt und war ja schon am Kränkeln. Dass es danach dann ja irgendwo patzen musste, war ja wohl Plot. Ja, aber egal. Also wir waren ja stehen geblieben. Also sie heiratet, findet dann heraus und ja, um für mehr Infos zu machen. Muss sie dann den Agenten ins Haus reinschmuggeln, weil sie scheinbar zu doof ist, einen Weinkeller zu durchsuchen. Ja, es fehlt eigentlich jemand, der Schmiere steht dann. Ja, aber sie steht nicht Schmiere. Na, sie stand an der Tür, als der Moment eintritt, wo der Agent dann ja auch da ist, eingeschleust wurde und sie den Schlüssel auch geklaut hatte, damit sie in den Weinkeller kommen, dann stand sie ja Schmiere an der Tür. Ist dann aber weggegangen, als der Agent geschickterweise eine Flasche zu Bruch geschickt hatte. Ja. Und dann haben sie plötzlich beide zusammen sauber gemacht, eine andere Flasche genommen, das zurück rein, dann haben sie ein bisschen von der Erde genommen, die aus der Flasche kam. Mhm. Und, oh mein Gott, da ist Uranerz drin! Ja, er hat das angefasst. Ja. Ja, völlig sicher im... Wobei ich zugeben muss, ich fand's cool, dass es nicht irgendwie was ganz Übliches Drogentechnisches war. Das war 1946, da gab's noch keine Drogen. Genau, da waren die alle noch clean. Mhm. Da war Heroin noch ein Hustenmittel. Nee, da gab's Drogen, die illegal waren mit beim Fahren, also Alkohol, also... Ja. Habe ich halt ja persönlich halt nicht mit gerechnet, dass da jetzt da ist bestimmt irgendein fetter, so krasser Stoff drinne, geht die Flasche zum Bruch und dann liegt da erstmal Erde. Mhm. Was ist das überhaupt für ein Zeug? Sieht nicht aus wie Koks. Es sind Deutsche, da geht's immer um Atombomben. Ja. Tja, möglich. Ich war da was an Black Sad erinnert, mit dem Wissenschaftler, was ein Noir-Comic ist, wo dann auch, ja, ein natürlich deutscher Wissenschaftler wieder mal Atombombengeheimnisse... Das sind immer die deutschen Wissenschaftler. Daran sind die Deutschen halt gut. Ja, eben. In irgendwas müssen wir ja gut sein. Atombomben. Außer im Dichten und Denken. Und Dichten. Und Denken. Ja, dicht denken. Und dicht denken. Und türkische Präsidenten beleidigen. So, aber bis auf kleine Sachen, bis auf das Ende, was ein bisschen seltsam geendet ist. Ja, das war ziemlich merkwürdig. Das Ende war ein klein wenig abrupt, aber ich fand's nicht unbedingt schlecht. Weil ich meine, du könntest das natürlich schon noch ein bisschen weiter fortspinnen, aber ehrlich gesagt, an dem Punkt, an dem jetzt eigentlich nur noch kommen würde, dass der Mafiosi bei seinen Kollegen jetzt auffliegt und die bemerken, dass der Mist gebaut hatte und der umgebracht wird, und was ist mit den anderen beiden? Die werden jetzt wahrscheinlich glücklich bis ans Ende ihrer Tage zusammenleben. Wenn sie nicht von dem Gift stirbt. Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Not getan hätte, dass man das noch weiter spielen müsste. Ich fand das Ende ist ein bisschen abrupt, aber passend. Also mein Problem war bloß eher, dass ihr Ehemann so plötzlich komplett zerbricht, obwohl er eigentlich durchgehend eine starke Persönlichkeit war. Abgesehen davon, dass er sehr an die Führung seiner Mutter gehalten hat. Aber ja, ich glaube, deswegen hat er auch nachgelassen, weil die Mutter ja plötzlich in diesen letzten 10 Minuten so nervös wurde, als das dann aufflog. Dass der Devlin im Haus ist und dass die Arbeitskollegen im Büro das mitgekriegt haben, dass da oben was los ist. Ich finde ja auch, die hatten, also nicht nur er, sondern auch die Mutter hatten tierisch Schiss von den deutschen Kollegen, mit denen sie ja diese ganze Krimi-Bande zusammengezogen haben. Und passt dann ja auch einigermaßen gut, dass er dann plötzlich ins Schwitzen kommt, weil es ist ja schon vorher einer dieser Mitglieder beseitigt worden, nachdem er wohl, ich glaube nicht missgebaut hat, aber auffällig wurde. Dann haben die ihn ja auch beseitigt, diesen einen Emil, glaube ich, hieß der. Das hatte die Mutter ja nachher dann auch, als sie die Treppe runterging, ja gesagt so, hey, sprich mit denen, spiel das durch, sonst passiert dasselbe wie mit Emil. Ja, es war auch dieses, dass ihr Vater sich ja dann im Gefängnis selbst umgebracht hat. Ja. Ist er nicht umgebracht worden? Nee, der hat eine Giftkapsel geschluckt. Also vielleicht wurde ihm eine Giftkapsel geschluckt. Vielleicht, genau. Aber sonst so, ich habe gerade die Liste gepostet. Wir sind ja uns ziemlich jetzt durch mit dem Film. Also es ist ein schöner Film zu gucken. Ich mochte sehr davon, ich mag bei den alten Filmen die Art Dialoge, die sie knüpfen. Weil wie bei Casablanca oder hier, wie sie halt einfach so richtig pfiffige Dialoge Ich haben. Mochte auch die Filmschnitte meistens halt, wo gezeigt wurde, einfach nur diese paar Sekunden, was gerade zum Beispiel der Agent macht. Dieser kurze Moment, dass er da gerade wartet einfach nur. Ich fand, das waren so schöne Überleitungen. Ja, das bringt so ein bisschen mit, wie was in ihm gerade vorgeht. Und ich mochte den kleinen trickreichen Filmschnitt, als sie mit dem Hangover im Bett lag und die Kamera gekippt war. Und sie sich dann drehte im Bett, als er zu ihr hinkam, und natürlich die Kamera dreht sich mit. Ja, das war auch ganz nett. Das war schick. Das war, weißt du, das war ein simpler, aber schöner Kameratrick. Ja, ist heute alles CGI. Der ein bisschen langsamer und ruhiger ist als die Filme, die man heutzutage natürlich gewöhnt ist. Ja, und Tatsache. Für einen Krimi, es stirbt niemand, außer der Papa. Und das auch liegt daran, dass es ja auch kein Krimi ist, sondern ja ein Spionagefilm. Mit Beziehung. Also ein Beziehungsfilm mit Spionageelementen. Das mit dem Vater bekommt man ja auch nur erzählt, tatsächlich. Das ist ja nicht mal. Ansonsten passiert wirklich nichts Brutales in dem Film. Ja. Mal sehen, was haben wir ansonsten für gesammelte Verbrechen in dem Film? Schlüssel geklaut, Flasche zerstört, Einbruch. Jetzt wirst du kleinlich. Aber hier, ich bin gerade auf der Seite. Die offizielle Betitelung ist Drama, Film Noir und Romanze. Nix mit zwei Filmen. Jetzt bist du pingelig. Aber ich habe die offizielle Definition auf meiner Seite. Naja, Film Noir passt ja, weil es dreht sich ja um typische Thematiken und Beziehungsfilm ist es ja auch. Es wird jemand ausspioniert. Also es ist ein Spionagefilm in meinem Buch. Punkt. Kommen wir zur Wertung. Ich gehe jetzt ungeschlagener Sieger dieser Diskussion. Es werden zwei Worte gesungen, also ist es ein Musical. Nein, dann ist es ein Film mit Musical-Elementen. Warte, es wird gekocht und beschrieben, wie gekocht wird. Also ist es eine Kochshow. Nee, es ist ja ein Film. Kommen wir zur Wertung. Also, ich habe ja leider nicht so viele von den Filmen auf der Liste gesehen, aber ich würde ihn hinter Reservoir Dogs packen. Also zwischen Reservoir Dogs und Sunset Boulevard. Ich habe auch von den Filmen auf der Liste, die unter Reservoir Dogs von Fanny auch Alexander mal abgesehen, nicht gesehen und würde ihn deshalb auch unter Reservoir Dogs packen. Also das wäre Platz 7 von euch beiden und ich muss auch sagen, wir sind uns ziemlich einig, ich würde den auch genau dort einsiedeln. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe Sunset Boulevard nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich habe sehr viel Gutes von Reservoir Dogs gehört und ich bin mir sicher, wenn ich ihn gesehen hätte, würde er mir mehr gefallen. Ja, Reservoir Dogs war definitiv besser, aber ich... wenn ich ihn jetzt... schätzen müsste, ich weiß nicht... Er war definitiv besser als Nadir und Simin. Aber ich kann nicht sagen, ob er besser war als Sunset Boulevard, weil ich den nicht gesehen habe. Den habe ich auch nicht gesehen. Deshalb habe ich ihn nicht in die Wertung mit angenommen. Ansgar, kennst du irgendetwas von Sunset Boulevard? Nein, ich sage ja, ich habe den nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ich habe auch Reservoir Dogs nicht gesehen. Ich habe aber sehr, sehr viel drumherum mitbekommen. Und allein das hebt dann das schon drüber für mich. Ich habe Nada und Simin auch nicht gesehen und ich weiß trotzdem, dass der besser ist. Wenn nicht. Ja, komm, ich habe keine Ahnung. Er war definitiv besser als Nada und Simin, aber nicht so gut wie Reservoir Dogs. Dann pack ihn genau dahin, wo die alle anderen auch hinpacken. Ja, schön, dass wir so subjektiv sind. Ziemlich einig diesmal. Jo, also sind wir knapp durchgehend bei 7. Also der neue Platz 7. Fuck you, Sunset Boulevard, den ich nicht gesehen habe. Fuck you, alle anderen Filme. Fuck you, Fanny und Alexander. Das ganze Film über Weihnachten ist zum Kochen. Rüchtigt. Ein schöner Film mit Hitchcock und der Cast, die er, glaube ich, in sehr vielen Filmen verwendet hat. Ja, Hitchcock und Cary Grant ist das gleiche wie... Die Gesichter sieht man ständig. Also Hitchcock und Grant sind das gleiche Duo wie Tim Burton und Depp. Ja, das stimmt. So. Dann sage ich jetzt einfach mal, ohne dass ich das überhaupt gegoogelt habe, sauge ich mir jetzt einfach aus den Fingern. Das macht Sinn. Wer wäre denn der Nächste, der mal würfeln müsste? In dem Chat hier funktioniert das leider nicht, wie im sonstigen Hangout-Chat. Mhm. Schade. Eine 1D250. Wir haben ja das Internet auf unserer Seite. Was? Oder möchte einer von euch mal schuld sein, was wir für Filme kriegen? Ja, ich möchte mal einen Film auswählen. Ich habe Dings und Fanny und Alexander eingebrockt, also ich glaube, ich bin das mal raus. Jo, dann Ansgar, hier hast du den Link für die Seite, wo du 1D250 eingeben musst. So, habt ihr denn einen Film auf der Liste, den ihr auf keinen Fall sehen wollt? Ich habe mir die ganze Liste nicht angesehen, aber ich habe eigentlich, sagen wir mal so, bis auf Fanny und Alexander wäre ich bereit, jeden Film zu sehen. Ich wüsste jetzt auch keinen, den ich nicht sehen wollen würde oder wollen. Also auch die ganzen alten Streifen, die man ja normalerweise dann wahrscheinlich von alleine nie nicht sehen würde, die würde ich trotzdem ansehen. Das finde ich sogar ganz interessant, genau. Ja. So wie halt auch Notorious. Habe ich das falsch eingegeben? 1D250. Aber ich war Interstellar, weil der ist ein unglaublich langer Film. Oh ja, da habe ich schon ein schlechtes drüber gehört. Der Film ist schön. Ich wusste nicht mehr, dass er auf der Liste ist. Okay, wenn das beschissen wird, tut es mir jetzt schon leid. Wir haben 210. Wir hassen dich jetzt schon. 210. Das ist ein Film von 2003. Memories of Murder. Memories of Murder. Okay. Kurz Mom. Nie von gehört, wieder mal. Auch nicht gehört. Nee. Das ist bestimmt ein Film über Mütter, weil sich das Mom abkürzen lässt. Und diesmal auch nicht mal alt, der Film. Das gib uns hier doch mal einen Überblick, wer da so mitspielt. Und Südkorea. Oh Gott. Okay, das erklärt es dann wohl auch, warum man den nicht kennt. Kang Ho Song, Sang Hyun Kim, Roha ja, Kim, Yeho. Ja, wir haben verstanden, wir kennen keinen. Und von den Bildern bloß keine Ahnung. Jetzt nicht einfach mal, der Trailer sieht aus, als ob er auf dem Feld spielt. Hätte jetzt einfach mal Ip Man rauskommen können. Was liegt denn so drumherum um den Film, dass man sich darüber aufregen konnte? Die Truman Show oder Rocky sind direkte Nachbarn. Truman Show oder Rocky? Okay. Eins? Memories of Murder sieht aber nicht schlecht aus. Was ist denn? Sehr düster und melancholisch. Die Tags, okay. Irgendwie abgefuckt. Krimi, Drama, ja. Mystery. Okay. Ich sag irgendwas mit Zweiten Weltkrieg. Wir sind bei einem Zweiten Weltkriegs. Zweiter Weltkrieg? Die Story fängt an mit in 1986. Du liest die Story. Das ist Cheaten. Nee, ich bin auf der IMDb-Seite und da steht das an erster Stelle. Ja, 1986. Du musst doch nicht lesen, den Kram. Du guckst nicht auf die Storyline, wenn du raten möchtest, was der Film anhand des Bildes bedeutet. Spoiler! Ich hab gespoilert, wann der Film spielt. Oh, wie schlimm. Wenn das elementar wichtig wäre, würde es da nicht stehen. Ich muss mir mal das Bild aufmachen. Ist das eine Frau oder ist das ein Mann auf diesem Foto? Okay, ich habe jetzt schon mal reingelesen, aber deshalb sage ich jetzt mal gerade nichts, bis wir zu dem Punkt kommen. Ach, außer dass der 1986 spielt. Ja. Also, wir werden ja das nächste Mal darüber reden. Können wir ja dann sehen, was wir davon gehalten haben. Hoffentlich ist es was Gutes. Wäre schön, wenn wir diese Kette von guten Filmen einhalten können. Ich schaue an dich, Nada und Sidney und Funny und. Ey, dann haben wir die Dinge aus dem System, ne? Sind sie schon mal raus. Klingt aber interessant. Wenn du dir solche Filme gibst, dann kannst du irgendwann keine Filme mehr schauen. Homöopathisches Abgewöhnen. So, aber yay, sind wir ja mal zu Ende. Ja. Können wir ja nochmal versuchen, was zu verlinken, zu begrüßen. Ansgar, wo findet man dich denn? Ja, wo man mich immer findet, im Internet. Krakel Comics. Mittlerweile sogar auf Platz 1 auf bei Google, wenn man einfach Krakel Comics bei Google eingibt. Wie lange hast du dafür jetzt gebraucht? Keine Ahnung, ich google mich selten. Er hat Abende damit verbracht, auf seine Seite zu klicken. Nein. Muss er sagen, aus rechtlichen Gründen. Nein. Also Krakel Comics und auf YouTube. Auf YouTube mache ich eher wenig, das brauche ich jetzt nicht. Er zeichnet hauptsächlich für unseren Knackpunkt Gaming Channel Thumbnails. Wo kommt Sven jetzt auf einmal wieder her? Ist schlecht. Daumennägel. Was? Thumbnails. Ja, ja, natürlich. Vollkommen im Kontext übersetzt. Was soll das jetzt? Und auf die Frage, ich glaube, Sven kommt vom Gästeklo wieder. Würde ich jetzt nicht betreten in nächster Zeit. Ich möchte da nicht rein. Oh, Stevie, hast du was du verlinken möchtest oder hier so? Nein. Ich meine, ich kann natürlich in Abwesenheit meiner besseren Hälfte mal auf Mr. Zockershock hinweisen, der ja auf Facebook vertreten ist und Let's Plays macht und seine zukünftige Gattin, die Zuckershock, die hervorragend tolle Torten und ähnliches macht. Nur mal so. Und dauernd versucht uns die. Boah, ich habe die mit dem Dinosaurier gesehen auf YouTube. Die fand ich cool. Ich fand aber schade, dass da nicht stand Simonosaurus oder irgendwie sowas. Simonosaurus Rex, das wäre super gewesen. Sie wird uns, wir werden irgendwann. Dann hätte ich der Torte 10 von 10 Punkten gegeben, aber so kann ich nur 8 von 10 Punkten geben. Irgendwann werden wir auf jeden Fall alle wegen der Madame Zuckerschock an einem solchen sterben. Davon bin ich überzeugt. Ich arbeite schon mal dran. Ja. Vanilla Coke, du bist meine einzige Droge. Eigentlich ist es nur eine Wette, wer zuerst an einem Schock sterben kann. Der eine am Zucker und der eine am Zocken. Ja, richtig. Und wir werden demnächst dieses Spiel... Und wir liegen in Führung. Wir werden demnächst dieses Spiel einführen, indem wir einfach wetten, wer zuerst in ein diabetisches Koma fällt. Diabetisches Koma. Ja. Hey, ich nicht. Ich habe eine neue Hausregel, die sagt, wenn der Fondant dicker ist als die Zähne der Gabel, dann esse ich es. Aber erst dann ist es gut. Interessant. Für dich, Herr Diabetes. Für mich muss Rahmensoße auch immer. Davon kriegt man übrigens keinen Diabetes, aber egal. Guck mal so. Ach, davon kriegt man alles. So, aber ja, Marek, möchtest du noch wen grüßen, bevor wir uns verabschieden? Nö. Nö. Nö. Hast keinen im Leben, ist ganz allein. Ja, mich kann man halt in jedem siebten Überein finden und so. Und auf deinem TV. Du hast mich gar nicht gefragt, ob ich jemanden grüßen möchte. Ich möchte natürlich wen grüßen. Ich möchte erstmal Präsident Erdogan grüßen. Donald Trump und fick dich, Uwe Boll. Das ist doch sein Name, oder? Der ist mit Vornamen Fick dich. Uwe Boll. Ja. Fick dich ist in den Top 10 der beliebtesten isländischen Vornamen für Jungs. Von 68 ist das, glaube ich, auf der Liste. Ja. Danach ist das ersetzt worden. Danach kommt Bambusbjörn. So, also wie man hört. Wenn nächstes Mal einer von uns fehlt, dann sind wir leider exportiert in die Türkei. Deportiert. Live-Übertragung. Live und zugeschaltet von der Todeszone. Von der Green Mile. Tom Hanks, Sie arbeiten wirklich hier? Ja, was soll ich machen? Keiner will mich für Filme engagieren. Und ich habe diesen verdammten Blasen. Das so, Tom Hanks, Sie arbeiten wirklich hier? Ja, Major Dan. Oh, ja, das war Lieutenant Dan. Oh, Entschuldigung, Lieutenant Dan, stimmt. Das war Lieutenant Dan. Ja. Mein Name ist Green Mile. Alle nennen mich Green Mile. Die Green Mile hat immer gesagt: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du kriegst keine ab. Aber sonst, Sven und mich und Sven, uns findet man ja bei dem Knackpunkt.net und bei der_Knackpunkt auf Twitter. Und wir haben auch noch YouTube-Channels, einfach bloß Knackpunkt oder Knackpunkt Gaming. Da ist er gerade mit Duck Souls. Wir grüßen auch alle Schwulen und Lesben, die immer noch über Knackpunkt.net auf unsere Seite zugreifen aus Hannover. Hallöchen. Wir grüßen alle Schwulen. Vielleicht solltet ihr es mal ändern. Vielleicht solltet ihr es endlich mal ändern und mal endlich auf die Unterlassungsklagendrohung mal endlich reagieren. Wir grüßen alle Schwulen und Lesben. So, welche Unterlassungsklagendrohung? Genau, ich hab das nicht unterzeichnet. Ich grüße noch die Bisexuellen, weil die müssen ja nicht in die anderen Kategorien. Wir grüßen alle Sexualitäten. Man findet, Sven und Christian, man findet euch auch auf YouPorn unter Nackpunkt. Das ist Nackpan. Nackpan. Ja. Dann habe ich mich vertippt. Da muss ich noch gucken. Moment. Ja, wer den Knackpunkt kennt, der weiß, dass Christian und Sven komische Leute kennen und sind. Oh ja, tatsächlich. Ja, ich habe mich vertan. Nee, YouPorn weiß, dass wir dort sehr, sehr stark vertreten sind und auch sehr starke Meinung haben. Die haben uns schon angeboten für Werbung und sonst was, aber wir sind einfach zu nah dran an 5.0 und die liegen uns näher am Herzen. Yeah. So, aber wenn auch ihr einen 5.0 kaufen wollt, dann geht in den nächsten Supermarkt. Leute, ehrlich, wir werden nicht dafür bezahlt. Wenn ihr etwas Vernünftiges trinken wollt, schottischen Whisky. Ich empfehle den Talisker. Wenn ihr was Vernünftiges trinken wollt, trinkt gar nichts. Ja. Ja. Trinkt verantwortlich, trinkt, wenn ihr wollt. Trinkt Luftfeuchtigkeit. Trinkt alleine, weil wir sind raus. Salut. Ciao. Trinkt Schimmel. Ciao. Tschüss.